Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg und auch ein herzliches Willkommen an alle anderen Zuhörenden da draußen. Ja, Julia, das ist ganz schön lange her, wie wir gerade festgestellt haben. Über 6 Monate. Genau. Hätte ich nicht gedacht. Wir sind beide ein bisschen aus der Übung. Ja, total. Aber ich finde, bis jetzt fängt es schon mal ganz gut an. Gucken, also ob das so weitergeht. Zumindest technisch haben wir diesmal deutlich weniger Schwierigkeiten als die letzten Male, was ja immer schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja, ich werte das auch sehr positiv. Also wir haben diesmal direkt einsteigen können und ich glaube, wir haben auch nicht so viel an Nachbearbeitung. Das ist auch immer ganz hilfreich. Ich hoffe. Wir könnten mit dem obligatorischen Wetterbericht anfangen. Wir haben schon festgestellt, wir haben unterschiedliche Temperaturen. Oh ja. Hier ist Spätsommer, so richtig, wie sich das gehört. Wir haben heute, ich glaube, 26 Grad angesagt und das hatten wir auch die letzten Tage schon und das wird auch noch ein paar Tage so bleiben. Der einzige Nachteil ist, wenn es dann plötzlich so warm ist und auch wieder nicht mehr regnet, die Steinpilzsaison ist genauso schnell vorbei, wie sie angefangen hat. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen schon Steinpilze und ich bin ein großer Fan von Steinpilzen. Und heute war das auf dem Markt schier unmöglich, welche zu bekommen. Ja, das klappt, glaube ich, gerade in Deutschland deutlich besser. Ich habe Fotos von einer Freundin bekommen, die gerade ihre Eltern besucht und die mit denen im Wald war und die irgendwie einen Steinpilz mir in die Kamera gehalten hat, der ungefähr fast kopfgroß war. Also der Durchmesser von dem Teller oben. Das sah ziemlich groß aus. Nein, aber in Hamburg sind es so, ich würde sagen, 15 Grad. Immerhin scheint die Sonne, also ich kann mich nicht beschweren. Und wenn wir hier fertig sind, werde ich sicherlich noch einen kleinen Spaziergang machen, die letzten Herbstsonnenstrahlen mitnehmen. Wer weiß, wann es wieder welche gibt. Ganz wichtig. Genau, dann können wir gleich schon starten. Willst du, soll ich? Mit den vielen Projekten, die wir in den 6 Monaten tatsächlich geschafft haben. Ja. Fang du doch mal an. Ich glaube, ich habe weniger als du. Okay, ich fange mal an. Ich habe ein sehr kleines Projekt fertig. Da hatte ich im letzten Podcast berichtet, dass ich Socken für meine Cousine gestrickt habe. Und aus Resten von der Wolle habe ich noch Beinstulpen gestrickt für das Baby, was sie in dem Zeitraum auch bekommen hat. Und insofern, die waren aber noch nicht fertig. Ich glaube, da habe ich wahrscheinlich während der Aufnahme dran gestrickt oder so. Die sind natürlich fertig geworden und mittlerweile auch bei Mutter und Kind angekommen. Katrin, so natürlich finde ich das gar nicht. Naja, also Baby-Beinstulpen geht gerade noch so vom Aufwand her. So, und genau, die sind auf jeden Fall fertig. Das waren so Restwollteile und in Blau und Bunttönen geringelt. Und ja, die sind fertig und die haben auch ein Foto. Das ist tatsächlich für das andere, was jetzt kommt, nicht so gegeben. Ansonsten ist fertig geworden der Cantilever-Shawl von Lila Frankholm. Den hatte ich über ein paar Folgen, glaube ich, berichtet. Der hat Zöpfe und Patent und alles Mögliche in 2 Farben und das eine ist ein dunkelrot gewesen und das andere ein grüner Farbverlauf oder also was mit einem sehr langen Farbverlauf, so ein bisschen wie so Zauberbälle, also sich wiederholend, aber mit sehr langen Farbverläufen. Und das eine war, das Grünpetrol im Farbverlauf war von Austermann, die Step Merino, und das dunkelrote war eine Sockenwolle mit Aloe drin von Järtegarn. Ich glaube, dänisch. Könnte ich jetzt nicht beschwören. Auf jeden Fall, dieses Teil steht auf der Schneiderpuppe, also hängt auf der Schneiderpuppe hinter mir, ist bis jetzt weder gewaschen, noch gespannt, noch fotografiert, noch irgendwas. Aber es ist abgekettet und die Fäden sind vernäht. So viel immerhin. In der gleichen Kategorie gibt es noch das Camino Bubbles Dreieck. Das Camino Bubbles ist was von Kieran Foley, eigentlich ein rechteckiger Schal oder ein Stola, je nachdem, wie groß man das macht. Die habe ich auch gerade vor Augen. Genau, ich hatte das schon mal mit so Bubbles, also so runden Lochmusterteilen, die durch Fallmaschen entstehen. Das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren gestrickt, auch als Dreieckabwandlung. Und das habe ich jetzt einfach nochmal gestrickt, und zwar aus einer Wolle, die ich vor Ewigkeiten in einem Swap mal geschenkt bekommen habe, die jemand handgesponnen hatte. Ich weiß gerade nicht mehr, was es ist, also was es für ein Material ist. Dazu ist es jetzt wirklich zu lange her. Wenn ihr spontan ein Bild davon sehen wollt, weil von dem Projekt habe ich noch kein Bild, gibt es aber sozusagen das Coverbild unseres Podcasts. Das ist ein vorheriges Projekt, was ich mit dieser Wolle angefangen und dann nicht beendet habe. Das Projekt, was Sie im Coverbild unseres Podcasts findet, auf den Stricknadeln, das ist die Wolle, die jetzt tatsächlich ihre Bestimmung gefunden hat. Und auch das ist, hängt auf der Schneiderpuppe und muss gewaschen, gespannt und fotografiert werden. Als du gerade sagtest, ich habe zwar kein Bild, aber ihr könnt ja mal woanders gucken, dachte ich schon, hat sie jetzt ihren Instagram-Account aktiviert? Nein, definitiv nein. Genau, dann habe ich noch, also auf der Schneiderpuppe hängt noch was Drittes, von dem ich laut... Schneiderpuppe, der ist auch nicht kalt, oder? Nein, der ist nicht kalt. Die hat noch einen dritten Schal umhängen, von dem habe ich aber, glaube ich, beim letzten Podcast schon behauptet, dass er fertig war. Deswegen erwähne ich das jetzt hier mal nicht. Das ist so ein Lotus-irgendwas im Namentuch aus Lace-Wolle. Das habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal fertig gehabt. Oder gesagt, dass es fertig ist, bis der Podcast rauskommt oder so, weil ich nur noch abketten musste. Aber auch der hängt noch ungewaschen, ungespannt und unfotografiert auf der Schneiderpuppe. Ja, der tausendblättrige Lotus. Richtig, so heißt das. Genau, der ist noch, der erfordert auch noch finale Arbeiten, wie alles, was fertig ist. Und dann habe ich noch was gemacht. Und zwar habe ich aus Rulian, was ja die Frieda vom Wollkanal hergestellt hat oder hier hat herstellen lassen mit den von den Düsseldorfer Rheinschafen. Und daraus habe ich so eine Art Shrug gewebt, also ein großes Rechteck, und habe dann da quasi so Ärmel zugenäht am Ende von dem Rechteck. Das braucht noch ein bisschen Dekoration und dann kann man das auch tragen. Was heißt denn, das braucht noch Dekoration? Ja, ich habe zwei Bahnen gemacht und die in der Mitte zusammengenäht, damit es breit genug ist. Und ich wollte noch irgendwie mit bunter Wolle irgendwie was drumrum sticken, damit es hübscher aussieht. Okay. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das wirklich tue oder ob ich das so lasse. Deswegen, aber auch das ist noch nicht fotografiert oder irgendwas. Aber das ist immerhin schon, was bei Webstücken ja ganz hilfreich ist, einmal heiß gebadet und getrocknet, aber auch noch nicht fotografiert und weiter verziert. Mhm. Also auch da bin ich noch nicht so weit. Aber es gibt ein Projekt, nein, stimmt nicht, die Babystulpen waren auch schon. Es gibt noch ein Projekt, für das es schon Fotos gibt. Und es ist auch schon verschenkt. Und zwar habe ich so im Mai, Juni für eine befreundete Kollegin, die an Krebs erkrankt ist, eine Mütze gestrickt. Und die ist fertig, die ist fotografiert und übergeben und wird heiß geliebt. Und sie sagt, sobald sie zu Hause ist, ist die Perücke weg und die Mütze auf. Also die ist total happy damit. Das war so eine ganz weiche Wolle von das Mondschaf. Die hatte ich 2000, wann war wohl das letzte Wollfest? Wahrscheinlich 2019. Wollfestival in Düsseldorf. Da hatte ich die gekauft am Mondschafstand, Mondschaf Hydra. So in blau, mittelblau, Jeansblau, dunkelblau, Rottönen. Ganz schöne Färbung. Habe ich so ein Sock-Head draus gemacht. Und ja, der ist, wie gesagt, ordentlich fertiggestellt und verarbeitet und verschenkt. Ich habe da mal eine Frage zum Sockhead-Head, weil ja, das wissen jetzt natürlich die Zuhörenden da draußen nicht, aber wir hatten ja so eine kleine Diskussion über Mützen aus Sockenwolle, mehr oder weniger. Der Sockhead-Head, der ist aber einlagig, oder? Der ist einlagig, aber du machst halt ein relativ langes Bündchen quasi und das kannst du halt auch komplett umklappen und es ist immer noch sehr viel Slouch oben dran. Also du kannst das Bündchen quasi komplett umklappen, dann sitzt die Mütze relativ eng, ist nur ein bisschen locker und du kannst aber auch nur so ein kleines Stück umklappen, dann hast du noch einen längeren Rand. Also das ist sehr flexibel, wie dick du quasi die Mütze machst, weil du immer das Bündchen sehr lange umschlagen kannst. Okay, und das ist ein Rippenbündchen? Das ist ein Rippenbündchen, ich glaube 2x2, würde ich jetzt sagen. Und dann strickst du den Rest einfach glatt rechts im Kreis. Okay. Und irgendwann nimmst du ein paar Maschen ab. Also Mütze sehr slouchy. Relativ mindless, gut zu machen nebenbei. So, dass ich dich sowas immer noch so häufig sagen höre, ist schon auch ein Zeichen. Ja, ich sitze immer noch weitgehend im Homeoffice und den hatte ich tatsächlich dabei, als ich unterwegs war, aber dazu später mehr. Also den habe ich quasi in Gesellschaft, in nicht strickender Gesellschaft gestrickt, da musste es mindless sein. Dann würde ich sagen, was ist bei dir fertig geworden? Auch nur Kleinzeug. Und ich habe genau drei Projekte fertig und ich könnte jetzt sagen, okay, in 6 Monaten, das macht ungefähr alle 2 Monate eins, aber ich muss zugeben, dass 2 davon in den letzten 2 Wochen fertig geworden sind. Okay, der südfranzösische Sommer hat dich nicht zum Stricken animiert, scheint mir. Das kann ich jetzt noch nicht mal so sagen. Ich habe schon auch gestrickt, aber es ist halt noch nicht alles fertig und ich habe einfach wenig Zeit zum Stricken im Moment, gebe ich zu. Also ist dann so. Das erste, was fertig geworden ist, und das auch schon relativ früh in der Zeit, in der wir nicht aufgenommen haben, ist ein Netz aus einem, erinnerst du dich an den Claudi, hieß der, glaube ich, der Pulli, wo ich so musste, also wo du mit Fallmaschen so kleine Blasen, so kleine Muster in den Pulli reingestrickt, also die werden so reingestrickt und dann webst du mit verschiedenen Farben da so durch. Das macht dann so bunte Streifen letztendlich. Ja. Und davon, also die drei Farben, die da zum Weben benutzt, oder zum Reinsticken, zum Reinweben benutzt wurden, da hast du halt, das war ein Kit, ein ganzes Knäuel von, und die habe ich natürlich nicht aufgebraucht, bei weitem nicht. Man braucht da nur relativ kleine Mengen von. Und da war ein Garn dabei, das war, glaube ich, aus, ich will sagen, entweder nur Leinen oder Leinen und Baumwolle, meine ich. Ich hätte nachgucken können, habe ich aber nicht. Und aus diesem Restknäuel, ich habe es nicht ganz aufgebraucht, aber doch einen guten Teil, habe ich ein Netz gestrickt für das Barbie-Spielzeug der Kleinen. Mhm. Es kam nämlich in so einem Plastikeimer, was auch sicherlich total praktisch ist zum Kaufen. Das Problem ist, wenn die Dinger nass sind und du die in den Eimer tust und den zumachst, dann bleibt halt die ganze Nässe drin. Super. Und ich hatte die dann immer auf den Badewannenrand gelegt, aber da ja auch ständig irgendjemand duscht, trocknet das auch nicht so richtig. Deswegen habe ich halt dieses Netz gestrickt und das ist echt super, weil da kann ich die Dinger, also es ist relativ grob, und da kann ich die Dinger einfach reintun und dann trocknet das halt hinter der Badezimmertür locker flockig vor sich hin. Es stört keinen und ich habe auch noch ein tolles Strickprojekt. Und das ist auch das einzige, nein, es ist nicht richtig, von den drei Projekten habe ich auch noch das zweite fotografiert, aber das ist das einzige Strickprojekt, das ich fotografiert habe von den dreien. Und auch das nur fix aus dem Fenster raus. Aber diese tollen iPhones, die machen ja super Fotos im Porträtmodus. Das stimmt. Von daher, das Foto ist schon ganz okay. Das war das erste Projekt. Dann habe ich als nächstes, es war ja endlich wieder, und da werde ich nachher auch noch ein bisschen von erzählen und sonst so, es war endlich wieder große Spinntreffen der Handspinngilde. Also es ist ja jetzt 2021, also 2 Jahre ausgefallen, vor 3 Jahren war das letzte und ich habe mir das einfach gegönnt. Ich bin aus Südfrankreich mitten in die süddeutsche, ja, ich glaube, man kann sagen, süddeutsche Pampa gefahren, nach Rehe und habe dort gesponnen. Wo ist das denn? Ja, genau. Das christliche Gästezentrum Westerwald in Rehe, wer kennt es nicht? Ah ja, total zentral gelegen, mhm. Ja, aber ja. Westerwald kann ich ungefähr einordnen. Okay, also es wäre, angenommen, ich hätte ein Auto gehabt, ungefähr 1 Stunde von Frankfurt gewesen mit dem Auto. Da ich das aber nicht hatte, war das eine Odyssee, aber da können wir später noch drüber reden. Klingt so. Netterweise hat mir jemand ein Spinnrad mitgebracht und so habe ich habe natürlich, wie das so ist, mit den Strickprojekten kann ich das inzwischen abschätzen. Ich nehme nicht so viel mit, aber Spinnen, ich habe mehrere Kammzüge mitgehabt. Noch nicht alles Kammzüge, aber mehrere Faser auswahlen, was auch immer. Und habe dann letztendlich aber doch nur einen einzigen Kammzug gesponnen vor Ort, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist. Ich bin ja eh extra langsam Spinnerin und hatte auch noch viele andere Sachen vor Ort zu tun. Aber so habe ich tatsächlich einen Kammzug versponnen. 100 Gramm Blueface Lester, die von Dibadu sind original. Der Kammzug an sich war, ja, ich würde sagen, so rosa von der Grundfarbe her mit ein paar blauen Flecken und einem Teil, der relativ kräftig dunkelblau war und auch etwas größer. Und als ich den so auseinandergefummelt habe, den Kammzug, habe ich festgestellt, ja, so ein bisschen goldgelb ist auch drin oder grün oder so. Also es war irgendwie so ein Kammzug, den man in seinen Anfangstagen kauft und den man dann irgendwann spinnt und mit dem man auch nicht so weiß, was man da hinterher anfangen soll. Weil das Ding doch relativ bunt ist nachher. Ich habe den auch schon 10 Jahre, diesen Kammzug. Ja. Da habe ich dann so überlegt, wie lange spinne ich eigentlich schon? Also es ist tatsächlich eher einer der ersten, die ich gekauft habe. 100 Gramm, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, die Faser, Blueface Lester, Superwash. Ganz normal im kurzen Auszug. Das erfordert immer ein bisschen Konzentration für mich. Und auch für meine Verhältnisse relativ dick. Also ich musste mir Mühe geben, dick zu spinnen. Ich erinnere mich dunkel, dass du eher Lace-Garn produzierst. Ja, aber ich glaube, das geht fast allen so, weil wenn man erstmal so in diesen Groove kommt und eine ganze Menge gesponnen hat, dann hat man halt so seine Wohlfühlstärke und die ist bei den meisten eher dünn. Ich habe jetzt, also es waren ein bisschen mehr als 100 Gramm auf dem Kammzug, ich bin bei 260 Metern gelandet, was auf 100 Gramm ungefähr 245 Metern entspricht. Also ich habe das jetzt hier eingestuft als, steht bei Revelry nicht, worsted. Boah. Wobei es vielleicht ein bisschen, es ist halt ein bisschen ungleichmäßig geworden. Ich habe schon feststellen können, wann so die Abendsessions waren und ich viel geschnattert habe nebenbei. Und ich eher wieder in die Wohlfühlstärke, also in meine Wohlfühlstärke verfallen bin. Und wann dann irgendwann Ende war und ich einfach nur noch fertig werden wollte. Also das merkt man dem Strang schon an. Okay. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und beim Spinnen der Singles habe ich schon so überlegt, Mensch, auch auf der Spule, das wechselt relativ fix die Farbe. Ich habe es nachher Navajo gezwirnt, das ist so, also es ist letztendlich ein dreifädiges Garn, aber du hast halt nicht drei Einzelfäden, die zusammen gezwirnt werden, sondern es ist so ein bisschen die große Luftmaschenkette häkeln. Mhm. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass ich dabei sehr witzig aussehe. Das kann ich jetzt natürlich nicht objektiv beurteilen. Ich bin dann halt immer faul, ich möchte relativ wenig von diesen Luftmaschen, also von diesen einzelnen Ringen, Schlaufen haben, auch weil das immer einen kleinen Übergang macht und deswegen ziehe ich die immer relativ groß und das heißt dann, dass ich meine Arme halt ziemlich weit auseinanderziehe. Sorry übrigens, falls ich hier rumklapper, ich musste gerade kurz hier mal meine Nadel wechseln und das hat rumgeklappert auf dem Tisch. Also ich hoffe, ich habe jetzt gerade niemanden bei denen, die zuhören, die Ohren ausgeklappert. Ich habe es gehört, aber ich denke, es war durchaus erträglich. Und ich habe mir sagen lassen, das hier ist ja auch ein Strick-Podcast. Also es besteht immer die Gefahr, dass da auch irgendwo Stricknadeln ihren Auftritt haben. Ja, das sollte man meinen. Das war also das zweite Projekt, das habe ich auch fotografiert. Ah ja, und als es dann gezwirnt war, ich muss sagen, eigentlich finde ich die Farbe jetzt ganz schön. Ich weiß natürlich trotzdem nicht, was ich damit machen soll, aber das ist dann Thema für eine andere Folge. Sicherlich irgendwann. Und dann habe ich noch ein letztes Projekt. Ich habe mal in den Shownotes von der letzten Ausgabe reingeguckt, da hatte ich einen ich weiß jetzt auch, dass das nicht Musselburger heißt, sondern eher Musselbro, so wie Edinburgh. Dank Imagined Landscapes, weil wir eine sehr ausführliche Diskussion darüber hatten. Ich habe also beim letzten Mal ja schon Musselbro fertig gehabt und habe jetzt noch einen gestrickt. Der ist auch jetzt erst vor ein paar Tagen fertig geworden. Ich war zwischendurch bei den Strickmädels hier in Toulouse. Da hatte eine ein D-Stash. Also da haben wir einfach einen Stricktreff bei ihr gemacht und lecker Kuchen gegessen auch. Und sie hatte ihre Schätze einmal durchsortiert und da lagen bestimmt so, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, da waren auch so diese Mini-Sets dabei, weißt du, wo du dann so 20er oder 10er Packungen mit so Minis hast. Also wenn wir die jetzt mal außen vor lassen, dann waren da bestimmt trotzdem so 60, 70 Stränge oder Knäuelwolle. Aussortiert. Ja, genau, das war nur das Aussortierte. Wir haben dann auch noch kurz einen Blick erhaschen können auf die Sachen, die sie nicht aussortiert hat. Auch da einige Schätze dabei. Und die Gute, die hat schon ein bisschen Stash. Also angenommen, es würde jetzt, über den Krieg werden wir keine Witze machen, angenommen, es würde jetzt tatsächlich, sie hätte keine Möglichkeit mehr, Wolle zu kaufen. Sie würde trotzdem ein paar Jahre gut hinkommen, glaube ich. Das klingt so. Ja, und ich war sehr vernünftig. Ich habe nur ein einziges Knäuel mitgenommen und auch projektbezogen, weil ich hatte ja, glaube ich, Anfang des Jahres schon gesagt, dass ich dieses Jahr sowieso, wenn es irgendwie geht, Gebrauch kaufen möchte. Und auch nur für, ich glaube, zwei Muscle Burrows hatte ich vorgesehen für dieses Jahr. Einen für einen Kollegen, sage ich schon, einen für einen ehemaligen Nachbarn und einen für mich. Und auch wenn das jetzt nicht die Farbe ist, die ich ursprünglich für mich vorgesehen hatte, habe ich mir halt gesagt, also ein Knäuel Sockenwolle, irgendwie schöne weiche Sockenwolle, weil das ist es letztendlich, ist 100% Merino, aber das ist halt Sockenwollstärke. Das ist schon okay, Und ich habe sie ja dann auch gleich angeschlagen. Also es ist sozusagen fast schon wieder aus dem Stash raus. Ich glaube, ich habe noch so 10, 15 Gramm übrig von dem Knoll. Ja, das geht doch. Ja. Und es ist eigentlich, ich hatte dir das ja vorhin schon gezeigt, ein Semi-Solid-Knäuel gewesen. Also es war schon sehr einheitlich, sehr hell. Es war nur eine kleine Stelle, die ein bisschen kräftiger von der Farbe ist, auch übertrieben. Aber die kräftiger als der Rest. Aber ja. Kräftig ist es nicht. Ja. Also es ist so ein, insgesamt würde ich sagen, also das Kräftige ist ein dezentes Mintgrün. Mhm. Und der Rest ist dann dementsprechend nochmal viel, viel heller. Also wenn man das Knäuel, das mit den Strang so im Vorbeigehen gesehen hätte, man hätte auch gut denken können, dass das weiß ist. Oder es ist wirklich nur so ein Hauch von Farbe drauf. Mhm. Und es war eigentlich als Semi-Solid, habe ich es so wahrgenommen. Und ganz lustig, jetzt in der Mütze ringelt es tatsächlich. Ich habe jetzt eine Ringelmütze. Also es ist dezent, ne? Wir reden jetzt ja hier nicht über rote und blaue Blockstreifen oder so. Wäre aber auch spannend. Ja, weil nicht so ganz mein Ding, glaube ich. Nee, kann ich mir ehrlich gesagt an dir auch nicht so richtig vorstellen. Ja, und das war dann auch schon das dritte Projekt und da das eben auch erst seit ein paar Tagen fertig ist und hier jetzt wieder Sommer ausgebrochen, habe ich da auch noch keine Fotos von. Ja, das klingt total verständlich. Katrin, woran strickst du denn gerade? Ja, woran stricke ich gerade? Ich stricke den Quadra-Kaul von Martina Behm. Homeoffice sei Dank bin ich immer noch bei Mindless-Projekten. Ich bin tatsächlich noch relativ viel im Homeoffice und ja, es ist halt irgendwie, wenn sonst keiner im Büro ist, brauche ich auch nicht hingehen, so ungefähr. Und wenn ich irgendwas in konzentriert arbeiten will, dann klappt das halt auch nicht, wenn ich im Büro bin, weil dann sind alle anderen da und freuen sich, dass alle anderen da sind. Und dann ist da mehr so Party als Arbeiten. Also Party ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann ist halt mehr Quatschen und Socializing als in Ruhe arbeiten. Und wenn ich in Ruhe arbeiten will, dann gehe ich halt nicht ins Büro. Und damit sitze ich halt doch eher zu Hause als im Büro. Ich war im Sommer schon ein paar Mal da, aber jetzt so richtig viel nicht. Und ich vermute auch, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten nicht so viel ins Büro gehen werde, einfach weil es da auch gerade schon wieder ein bisschen ungemütlich wird. Es ist angekündigt, dass in der Kantine nur noch Sitzplätze mit Abstand möglich sind und aus Temperaturgründen werden Teile der Gebäude nicht mehr komplett geheizt, sodass insgesamt weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und das ist zwar ganz nett, dann zusammenzurücken und Leute zu sehen, die man sonst nicht so sieht, aber irgendwie klingt das auch nicht so, als wäre da in Ruhe arbeiten drin. Also habe ich mich weiterhin bei Mindless-Projekten irgendwie schadlos gehalten und habe den Quadra-Kaul von Martina Behm mir gesucht. Den fand ich ziemlich faszinierend. Da wollte ich einmal rausfinden, wie das funktioniert. Da strickt man im Prinzip zwei Quadrate, die komisch miteinander verknubbelt werden und dann ist es hinterher ein Kaul. In der Anleitung schreibt Martina, es gibt eigentlich nur zwei komplizierte Reihen zwischendrin und die habe ich im ersten Anlauf auch tatsächlich verbockt und habe es dann wieder aufgeribbelt bis dahin und beim zweiten Mal habe ich dann erst eine Lifeline eingezogen, bevor ich es gemacht habe und ich glaube, ich hätte sie nicht gebraucht, aber ich lasse sie jetzt einfach mal drin, falls ich feststellen sollte, dass ich es doch verbockt habe und noch nicht gemerkt habe. Es ist schwer zu beschreiben, guckt am besten einfach mal in die Anleitung rein und also oder auf die Beschreibung von der Anleitung. Da erkennt man, glaube ich, ganz genau, warum es so strange aussieht und es ist schwer in Worte zu fassen. Also man strickt im Prinzip ein Quadrat aus der Mitte nach außen und das zweite von außen nach innen und die sind so miteinander verdreht, dass hinterher ein zweilagiger Kaul rauskommt. Wie auch immer Martina sich das ausgedacht hat, ist ziemlich cool. Und die Wolle, die ich nutze, ist, ja, das ist schon die nächste Herausforderung. Da weiß ich gerade nicht, wo die Banderole abgeblieben ist. Ich weiß, dass ich sie in Düsseldorf diesen Sommer beim Wollfestival gekauft habe, bei Danielas Wolltopf. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Sie hat was gefärbt, das sieht aus, ich halte dir das mal kurz in die Kamera, sieht aus wie so Zauberbälle. Zauberball. Genau, aber eben ein nicht industriell gemachter Zauberball. Insofern, da habe ich zwei Knäule von gekauft, weil ich das Tuch schon sozusagen oder diesen Kaul schon geplant hatte, habe ich gesagt, ich gucke mal, ob ich dafür was Nettes finde. Und ja, habe ich tatsächlich. Und weil ich es irgendwie nervig fand, weil man so ein bisschen viel um die Ecke rumstricken muss, fand ich es schwierig mit einer Rundstricknadel. Deswegen habe ich zwei Rundstricknadeln, deswegen klappert es gelegentlich, weil ich immer halt eine drin habe und mit der anderen wieder abstricke. Das ist einfacher, als irgendwie wirklich einen Magic Loop draus zu machen. Ich gucke gerade nebenbei die Anleitung an. Das sieht aus, als wäre das auch für Handgesponnenes eigentlich super. Ja, wahrscheinlich. Davon gehe ich jetzt aus. Also ich habe jetzt 200 Gramm, wahrscheinlich würde ein bisschen weniger genügen. Es muss halt irgendwie so weit reichen, dass man die eine Diagonale um den Kopf rumkriegt. Sonst wird es zu eng, um es über den Kopf zu ziehen. Okay. Aber das könnte für handgesponnenes gut sein, weil es macht halt insbesondere, ist es halt spannend, wenn du Wolle hast, wo du siehst, dass sie Streifen hat und dass die Streifen dicker und dünner werden und so. Das finde ich, ist, glaube ich, das, was Spaß macht an dem Ding. Oder man Ja. nimmt zwei Farben und macht daraus Streifen oder sowas. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Genau, das nächste Projekt, an dem ich stricke, ist der Seagull von Nicolor. Das ist so ein Tuch mit so Möwenfußspuren, würde ich sagen. Ich glaube, Nico hat geschrieben, dass es das sein soll. Und das mag ich auch sehr gerne. Das fiel mir direkt gut. Und ich habe es jetzt gestrickt aus der Briar Rose Fibers Sea Pearl, die ich damals, als wir in Rhinebeck waren, gekauft habe. Und es ist mittlerweile das Aha. dritte Projekt aus dieser Wolle. Also sehr viel Strickspaß fürs Geld. Beim ersten Projekt war ich nicht zufrieden, weil es mir zu klein war. Das zweite war dann ein Aurinko, der ist mir auch zu klein gewesen. Also den fand ich nicht groß genug und jetzt habe ich beschlossen, wird es dieses Tuch. Mal gucken, ob ich damit dann happy bin und sage, das passt jetzt. Ich bin Drück gespannt. die Daumen. Genau, ansonsten wird es noch mehr Strickspaß fürs gleiche Geld werden. Aller guten Dinge sind drei. Ich denke auch. Also das gefällt mir jetzt gut. Die Farbe passt gut zum Muster, weil halt, ne, das ist so ein Braunton irgendwie und das passt ganz gut zu Fußspuren im Sand, finde ich. Und insofern finde ich das ganz passend. Und als drittes Projekt habe ich auf den Nadeln einen Kaul ohne konkrete Anleitung. Also ich habe was gesehen, wo ich aber die Anleitung relativ teuer dafür fand, dass es eigentlich nur ein Stück patent gestrickt ist mit einem Kraus-Rechts-Bündchen vorne und hinten. Deswegen habe ich beschlossen, sowas Ähnliches kann ich wohl auch alleine machen. Das halte ich dir mal kurz in die Kamera. Das ist so ein ziemlich kräftiges Orange. Ich sehe das leider so richtig gar nicht gerade. Das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, weil dann geht es mir ja wie den anderen Zuhörern Genau, auch. also insofern, es ist ein ziemlich kräftiges Orange und es fühlt sich sehr schön an. Es ist Wolle, die ich im September gekauft habe. Da, auch dazu gleich mehr. Ich muss gleich ganz viel erzählen, was ich alles eingekauft habe. Das war nämlich ziemlich viel. Es ist die Kaschmir 16 Fein oder 16 Fein von Lana Grossa. Das ist 80% Schurwolle, 10% Kaschmir und 10% Poly. Ich habe den Und Eindruck, dass ich diese Wolle auch irgendwie kenne, als hätte ich die auch schon mal in der Hand gehabt. das weiß ich nicht. Also das Garn selber sieht aus wie so ein Eicord oder wie eine Luftmaschenkette. Also es ist sehr stretchy. Also ich versuche das auch irgendwie so quasi ohne Fadenspannung zu stricken, damit ich nicht das schon zu sehr durch einfach normale Fadenspannung zu sehr dehne. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob das schlau ist oder ob ich es besser mit viel Spannung gestrickt hätte. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Aber das wird auf jeden Fall sehr fluffig mit dem Patent und Kraus rechts und fluffiger Wolle. Da bin ich mal gespannt, ob mein Plan aufgeht, das so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Das weiß ich noch nicht so genau. Ja, und woran strickst du, Julia? Also jetzt gerade hier an einer Neuauflage eines Pullis, den ich für die Kleine schon mal vor der Geburt noch gestrickt hatte. Binik heißt der. Ist eigentlich ein Pulli, der. Na, wie ist der? Wie beschreibe ich diesen Ausschnitt? Eigentlich ist es ein ganz schlichter Pulli mit eingesetztem Ärmel. Nur die Partie oben, also nicht die Schulterpasse, sondern noch ein bisschen weniger. Das ist ein Rippenmuster. Und dann hast du halt keinen normalen Halsausschnitt, sondern letztendlich wird es mit zwei Knöpfen geschlossen auf den Schultern, also jeweils eine Seite ein Knopf. Und es sind einfach nur so überlappende Lagen. Also die Vorder- und die Rückseite werden sozusagen ein bisschen länger gestrickt und dann werden die übereinander geschlagen und auf den Schultern mit dem Knopf verbunden. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich kann mir das ungefähr vorstellen. Okay. Und ich hatte den ursprünglich schon mal gestrickt und hatte dann aber den Eindruck, ich glaube, ich hatte den Eindruck, er wäre zu klein oder zu groß. Nee, ich glaube, ich habe mir gedacht, er wäre vielleicht zu groß. Und dann haben wir beschlossen, dass ich keine Arme dran stricke. Erinnerst du dich? Ja, dunkel. Ist das schon so lange her? Es ist sehr lange her. Also, das ist jetzt wahrscheinlich eher so anderthalb, 2 Jahre her. Und also es sollte dann sozusagen als Weste bleiben, weil die Kleine ja im März geboren ist und ich hatte schon Angst, dass ihr das Teil erst im Sommer passt. Und im Sommer braucht man dann im Süden von Frankreich eher selten Pullis und deswegen hatte ich das eben als Weste gelassen. Und so richtig hat sie es aber eigentlich nie getragen, weil es war immer irgendwie unpassend. Erst war es zu warm, dann war es zu klein. Schade. Ja, und dann habe ich es überlegt, eigentlich fand ich die Idee von diesem Pulli aber ganz nett und ich hatte auch nur ein halbes Knäuel verstrickt, das kommt ja noch dazu, dadurch, dass ich ja keine Ärmel dran gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach ich habe das andere Teil dann wieder aufgeribbelt, habe die Wolle jetzt gewaschen. Mist, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht tun, macht aber nichts. Das wollte ich aber eigentlich, also, warte, ich bin gerade raus hier. Du siehst aus, als hättest du mit deinem Strickzeug irgendein Problem. Geht schon, geht schon. Ich habe dann also den Pulli nochmal neu angeschlagen, habe die andere Wolle gewickelt, die wartet jetzt also auch schon auf mich, aber dadurch, dass das eben, also du hast ja trotzdem einen Halsausschnitt und Ärmelausschnitte und so, das heißt, am Ende habe ich relativ viele kurze Stücken, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich fange jetzt erstmal den Körper an, weil ich stricke den auch ein bisschen größer, mit mehr Maschen natürlich, damit das jetzt passt und auch mit einer größeren Nadelstärke, by the way, weil ich war mit der Nadelstärke, glaube ich, hauptsächlich auch runtergegangen, weil ich wollte, dass es fest und warm ist. Wie dem auch sei, ich habe also die Hälfte des Knäuels genommen, die noch intakt ist und die noch ganz ist und habe damit jetzt den Körper angeschlagen und werde dann schauen, wie weit ich komme. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich mit den 100 Gramm Wolle, die ich habe, ob ich da tatsächlich hinkomme und einen Pulli mit Ärmeln und allem stricken kann für die Kleine. Das erscheint mir aus irgendeinem Grund knapp. Keine Ahnung, da habe ich so wenig Erfahrungswerte. Zur Not wären es kurze Ärmel. Ja, ich schaue einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das hinterher aussieht. Ja, die Farbe finde ich total toll. Das ist so ein blau-grün, so flaschengrün, aber ganz hell. Hatte ich extra für sie gekauft auf einem Wollfest, mein letztes Wollfest, als ich schwanger war. Also, mal schauen. Das ist eines der Projekte, an denen ich stricke. Und ein zweites, das ich auch schon länger am Wickel habe, aber mit dem ich auch irgendwie im Sommer nicht so richtig vorwärts gekommen bin, weil ich dann auch hin und wieder mal rechnen und gucken musste, ist ebenfalls ein Pulli bzw. eine Strickjacke für die Kleine. Und die Anleitung heißt Leksak. Ich überlege gerade, welche Sprache das ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches. Das ist letztendlich, man kann das entweder als Jacke oder so in Tunikalänge stricken. Es ist letztendlich eine Raglanjacke, die aber vorne nicht mit Knöpfen oder dergleichen geschlossen wird, sondern mit einem, also du lässt sozusagen ein relativ breites Stück vorne frei, strickst wie eine Raglan-Strickjacke und nimmst dann vorne an den Kanten Maschen auf, um sowas wie eine Blende zu stricken, die dann aber im oberen Bereich verbunden ist. Also du nimmst sozusagen einmal an der Vorderseite Maschen auf, dann schlägst du für den mittleren Teil oben am Halsausschnitt sozusagen ein paar Luftmaschen an und nimmst dann auf der anderen Seite wieder auf und strickst das dann im Gatterstitch, also kraus rechts hin und zurück und nimmst dann an der Oberseite in den Ecken immer Maschen ab. Also wie so ein, wie heißen die denn? Diese Vierecke, die man halt auch mit Zu- und Abnahmen strickt. Also so nach dem Magic-Prinzip. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie die heißen. Und dann hast du halt das oben verbunden und nach unten hin bleibt es offen. Und ich fand das eigentlich sehr praktisch, weil, also zum anderen, also und zusätzlich wird das ursprünglich, glaube ich, in der Anleitung mit Dreiviertelärmeln oder so gestrickt, die dann nach unten auch ein bisschen weiter auslaufen. Das wächst halt mit. Also ich habe es jetzt erstmal so bummelig, in der Knielänge auch nicht mehr. Sie ist ja inzwischen auch ein bisschen gewachsen. Aber ich habe es halt ein bisschen länger gestrickt und das kann dann im Laufe der nächsten Monate mitwachsen und wird dann einfach zu einer Jacke mit ellbogenlangen Ärmeln. Ja, ist doch super praktisch. Ja, und dadurch, dass das halt vorne verbunden ist, kann sie zwar keine Knöpfe aufmachen, aber es hält trotzdem auf den Schultern gut. So die Idee. Ja, dann bin ich auf den Praxistest gespannt. Ich auch. Ach, und gestrickt oder stricken tue ich das Ganze aus einer Wolle von der Hamburger Wollfabrik. Das war ursprünglich meine große Krone, die ich gekauft habe, um mir mal wieder eine Stellite-Tunik zu stricken, aber letztendlich ist die Farbe doch nicht ganz das, was ich wollte. Und so war die irgendwie in meinem Trade-Stash und jetzt habe ich mir gedacht, für Kinderpulli ist das genau die richtige Farbe, also für Mädchenpulli vor allem, weil Pink. Ja, das bietet sich doch an. Ja. Und das sind so im Wesentlichen die zwei Projekte, an denen ich arbeite, stricke. Was das Spinnen angeht, habe ich im Moment so richtig nichts anderes. Also die anderen Projekte. Sorry, das war ein Schiff auf der Garonne. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Also gehört habe ich's ja. Okay. Ja, also die anderen Spinnprojekte sind sozusagen alle im Timeout. Ja, dann brauchen wir da auch, glaube ich, dich nicht quälen mit der Ach, Frage danach. das quält mich nicht als solches, aber ja, gibt halt nichts zu sagen. Wird Zeit, dass ich wieder zum Spinnen komme bei den Vorstandstreffen der Handspinnwelt. Das ist für mich immer so feste Spinnzeit normalerweise. Die macht die Remote, die Treffen, ne? Genau. Ja, sonst wäre das für mich auch ein bisschen Ja, ist schwierig. wahrscheinlich für die anderen sonst auch schwierig, wenn die nicht in einem Ort wohnen, wenn sie sich dafür immer irgendwo treffen müssten. Ja, also früher haben die sich wohl nicht so häufig getroffen. Und tendenziell waren die Mitglieder auch eher im Süden von Deutschland verteilt. Also da ging das schon besser. Inzwischen, also habe ich jetzt auch beim letzten Spinntreffen gelernt, inzwischen gibt es aber mehr Mitglieder als aus dem Norden als aus dem Süden. Ja. Fand ich auch sehr spannend. Naja, aber da kann ich ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Definitiv, irgendwas sieht hier komisch aus. Katrin, was ist denn in deinem Kosmos so passiert? Ja, warte, ich muss hier gerade mal gucken, warum das komisch aussieht. Oh, ich habe nur den halben Strang erwischt. Aber das ist ungefähr 30 Reihen weiter unten. Will ich da jetzt eine Masche reparieren, die nur einen halben Faden hat? Nein, will ich nicht. Ich glaube, da kann ich jetzt pragmatisch drüber hinwegsehen. Ja, es ist ja kein Loch in dem Sinne. Es Nein, es hält ist ja. kein Loch und es sieht auch nicht so aus, als würde der Faden reißen, weil er so dünn ist. Also ich habe ungefähr die Hälfte von so einem Standard-Sockenwoll-Ding erwischt. Das müsste stabil genug sein. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass mir das kaputt geht. Ich denke auch. Genau. Ja, ich würde, bevor ich so große Berichte aus dem Kosmos mache, erstmal vielleicht berichten, beichten, was auch immer, was ich dieses Jahr alles an Wolle gekauft habe, entgegen meinen. Ich brauche eigentlich gar keine Wolle und ich komme gar nicht zum Stricken und ich habe sowieso keinen Strickmojo, weil, also kann man so ein bisschen daraus ableiten, dass hier drei Tücher auf meiner Puppe hängen und ich sie weder gewaschen noch gespannt noch fotografiert habe. Und auch weitere Sachen, die in den letzten 2 Jahren fertig geworden sind, habe ich zwar gewaschen, fotografiert und gespannt, aber auch noch nicht einmal getragen, weil einfach ich sitze nur zu Hause rum und irgendwie ist so, meine Motivation, mir dafür 1000 neue Sachen zu stricken, jetzt nicht so riesig, muss ich sagen. Ich brauche aber das Stricken nebenbei, um mich zu beruhigen. Insofern ist so, aber so ein bisschen dieses, für was stricke ich das jetzt eigentlich alles? Und insofern Dann fehlte mir so solltest du ein, mehr Geschenke stricken. ja, das Problem ist aber, dass in der Regel die Wolle, die ich dann habe, zu schade ist für Geschenke, wenn ich sie Leuten schenke, die es nicht zu würdigen wissen. Weil dafür ist es mir dann doch zu viel Arbeit, um dass das Zeug hinter irgendwo in der Waschmaschine landet und dann auf Müll oder so oder gar nicht getragen wird. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und da muss ich sagen, habe ich dieses Jahr relativ viel mit mir gekämpft, gute Projekte auszuwählen oder irgendwas zu finden, was mich wirklich dann reizt. Und dann war aber irgendwie mein Wollkaufrausch ziemlich groß dafür, dass ich eigentlich festgestellt habe, ich brauche gar nichts und ich will gar nichts machen und ich weiß nicht, wohin damit und wann ich es anziehen soll. Ich glaube, angefangen hat es mit einem Crowdfunding von der Frankenwolle. Das lief über irgendein Crowdfunding-Portal. Ich weiß nicht mehr, wo. Ich kann auch nicht mehr sagen, wo ich das gesehen habe. Das ist schon ein bisschen her. Ist auf jeden Fall bieten die regionale Wolle von ihren eigenen Schafen an, wenn ich das richtig erinnere. Und die haben das Crowdfunding gemacht, um sich quasi die Schuhe von diesem Jahr zu finanzieren und die Verarbeitung, hatten aber noch Wolle aus dem letzten Jahr und mit dem Gutschein, den man bekommen hat, konnte man auch die Wolle aus dem letzten Jahr schon kaufen, die es noch gab. Und dann habe ich das gemacht, weil ich gesagt habe, sonst vergesse ich das wieder. Und habe mir dann drei Stränge ungefärbte graue irgendwas Wolle gekauft, die relativ weich ist. Irgendwas wolle, wer Ja, kennt sie nicht? Die habe ich jetzt, also ich habe hier gerade neben mir auf der Fensterbank alle anderen Sachen liegen, damit ich sie Julia zeigen kann. Die habe ich nicht gegriffen, weil sie in der anderen Schublade waren, muss ich gestehen. Die habe ich vergessen. Aber da steht sicherlich drauf, was das für ein Schaf war. Ich weiß es gerade nicht. Das ist sehr schade, weil gerade grau finde ich ja immer sehr ansprechend. Ach, Julia, du stellst Fragen. Ich werde das hinterher in den Shownotes ergänzen, wenn ich dran denke. Warte, ich schreibe mir das nochmal gerade dazu, damit alles gut. Ich werde es auch schaffen, wenn du das nicht sagst. Wolle. Ich gucke nochmal nach. Das kriege ich nochmal raus. Das ergänze ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. So. Viel spannender für mich wäre ja, was es, also wie das aussieht. Das kriegen wir auch noch im Hin. Also ich plane ja auch noch alles zu fotografieren, weil fotografiert ist nichts davon. Auch da seht ihr, ich hatte offensichtlich diesen Sommer völlig andere Prioritäten als Wolle zu fotografieren, Strickzeug zu fotografieren und Dinge fertig zu machen. Es ist ziemlich viel gewesen. Ich kann euch gar nicht sagen, was. Es war einfach nur viel los. Ich wüsste gerade selber nicht, was es alles war, aber es ist einfach, es war irgendwie viel diesen Sommer und da ist sowas alles untergegangen. Ist ja eh nicht es so meine klingt Stärke. Irgendwie so ein bisschen nach Frust kaufen. Nee, es war tatsächlich völlig begeistert von dem Zeug, aber es war so, ich bin ja nicht gut darin, so Buchhaltungstätigkeiten zu machen. Das ist ja nicht meine Stärke. Und das hat mich diesen Sommer völlig eingeholt, vor allem wenn der Stapel immer größer wird an Dingen, die man noch eintragen, fotografieren und sonst was muss. Das macht es für mich persönlich nicht einfacher. Das weiß ich, dass das nicht gut ist bei mir und dass ich das nicht gut kann und dass ich da überhaupt keine Begeisterung für hege. Und ja, im Moment ist der Stapel ziemlich hoch und meine Motivation gleich null. Aber vielleicht kriege ich heute Abend noch ein bisschen was geschafft an der Stelle. Mal sehen. So, dann war Wollfestival in Düsseldorf bei 35 Grad in den Rheinterrassen. Das war sehr muckelig warm. Die Klimaanlage drin hat halbwegs funktioniert. Es war aushaltbar. Die Teilnehmerquote mit und ohne Maskenquote war, würde ich sagen, relativ ausgewogen, weil eben drin und Fenster zu wegen Klimaanlage. Ich persönlich habe das mit Maske gemacht, andere waren komplett ohne, also mir war es mit einfach lieber. Und das war tatsächlich schön, nach 3 Jahren Pause auf dem ersten Wollfest zu sein. Also das habe ich echt genossen, das war schön. Ich habe viele Leute gesehen und getroffen. Ich war am Stand vom Wollkanal, wo Frieda und Laura das Julian angeboten haben. Es gab viele Wollstände, wo ich die Namen vorher noch nie gehört hatte. Vielleicht, weil ich auf Instagram nicht so aktiv bin. Vielleicht auch einfach, weil die neu sind. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich viele tolle Sachen gesehen, angefasst und überhaupt. Und bin tatsächlich mit 700 Gramm Wolle wieder weg vom Wollfest. Wow. Ja, ich war auch von mir selber beeindruckt. Ich kann ja mal so ein bisschen was, ich muss mich jetzt mal kurz umdrehen, deswegen klinge ich dann so komisch. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe einmal so einen kleinen Regenbogen-Mini-Set mitgenommen von Danielas Wolltopf. Heißt die Wolltopf? Ja, Wolltopf heißt die, Danielas Wolltopf. Und dann habe ich dazu passend anthrazitfarbenes Wool of Fame aus der Restekiste mir geschnappt. Witzigerweise ein Kaschmir-Knäuel. Weil es ein Restknäuel war für 10 Euro. Also insofern werde ich irgendwas mit Kaschmir und einem Farbverlauf machen. Da habe ich eine Anleitung von Sarah Shearer für im Kopf, von der ich aber gerade nicht weiß, wie sie heißt. Also die Anleitung. Dann habe ich einfach nur Sockenwolle gekauft beim Wolldackel. So Anthrazit mit Weiß und dann auf dem Weiß sind so Neon-Gelb und grüne Speckles drauf. Und ein bisschen die ist ziemlich krass bunt. Das wären sicherlich lustige Socken für meinen Mann, der steht auch sogar. Weißt du schon, ob die ringelt oder poolt oder irgendwas? Ich vermute ringelt, das hängt ein bisschen von der Größe ab, ob sie dann ringelt oder poolt, aber eigentlich soll die, glaube ich, ringeln. Okay. Und ich habe gekauft, genau, das, woraus ich hier gerade den Kaul stricke, also bei dieser Art Zauberball, den Danielas Wolltopf auch gefärbt hat. Also den Daniela gefärbt hat von Danielas Wolltopf. Und ich habe bei Schwedenrot-Jahns, den Namen hatte ich tatsächlich vorher noch nie gehört, aber keine Ahnung, vielleicht war ich die Einzige, die das nicht mitbekommen hat, habe ich 3 Knäuel gekauft in ja, so einem Blau-Anthrazit, so einem eher Anthrazit als Blau, einem Orange und einem Grau mit orangen Speckles drin. Und das soll zusammen ein Tuch werden, was ich am Stand vom Mondschaf gesehen habe. Nur habe ich leider am Mondscharfstand keine Wollkombination gesehen, die mich angelacht hätte. Also keine Farbkombination aus gleicher Wolle. Und deswegen habe ich dann nur das Tuch mir gemerkt und mir die Anleitung gesucht, was brauche ich dafür, und habe dann an einem anderen Stand Wolle gekauft. Das war zwar schade, aber egal. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es heißt, was ich daraus stricken will. Ich habe das irgendwo gut notiert. Aber ihr werdet es bei gegebener Zeit erfahren. Ich bin sehr gespannt, was das wird. So, ich glaube, das war ungefähr das, was ich in Düsseldorf gekauft habe. Ach so, nein. Und ich habe noch ein... Ach so, nach Düsseldorf geht's noch weiter. Ja. Dann habe ich in Düsseldorf noch so ein Nadeltäschchen von Bodolina gekauft, weil ich meinte, ich kann nicht noch mehr Wolle kaufen. Und nachdem ich mir auch seit Jahren vornehme, ich nähe mir so ein Nadeltäschchen, und ich irgendwann beschlossen habe, okay, ich glaube, ich werde es so schnell nicht nähen, ich kaufe jetzt einfach eine, habe ich bei Bodolina noch ein Nadeltäschchen gekauft, das mir dann meine Eltern anschließend zum Geburtstag geschenkt haben. Das war ganz praktisch. Weil sie meinten, was sollen wir dir denn zum Geburtstag schenken, weil ich dann kurz danach Geburtstag hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier gerade so ein Nadeltäschchen gekauft, wie wäre es denn damit? Und insofern hatten wir diese Frage auch geklärt. Genau, und dann war ja im September noch der Hamburger Garngang. Genau wie letztes Jahr. Also dieses Jahr die zweite Auflage. Und da haben diesmal 12 Wollgeschäfte aus Hamburg mitgemacht. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur 10. Bin ich ganz sicher. Zumindest waren dieses Jahr welche dabei, die es letztes Jahr nicht geschafft haben oder die es noch nicht gab. Und ich habe es immerhin in 6 Wollgeschäfte geschafft. Wow. An 3 Tagen. Genau, 4 an dem einen Samstag und 2x1. Ich war im Maschenwunder. Da habe ich Sockenwolle gekauft. Nee, stimmt gar nicht. Da habe ich von Manja handgefärbt was gekauft. Dann war ich bei den Wilden Engeln, also bei Uta, wo mein Verlosungspreis aus dem letzten Garngang noch im Lager stand, weil Uta und ich es nicht geschafft haben, uns zu treffen in einem Jahr. Also es war so, okay, wir haben hier deinen Preis noch liegen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir treffen uns auf jeden Fall für die Übergabe. Wir haben so lange nicht miteinander gequatscht. Und dann haben wir es tatsächlich jetzt ein Jahr lang nicht geschafft, uns zu treffen, weil wir es irgendwann beide vergessen haben. Und dann habe ich so ein paar Tage vorher gesagt, sag mal, ist mein Gewinn noch bei euch? Ich wollte eh vorbeikommen. Kann ich den dann mitnehmen? Und es stellte sich raus, mein Gewinn sind 500 Gramm Wolle. Oh! Genau, Pullovermenge Wolle, Sockenwollstärke. Also, keine Ahnung. Mayflower Easy Care dunkelblaue Merino. So ein okay. 500 Gramm Paket. Schöne, weiche Merino. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob das eine Riesendecke oder doch ein Oberteil wird. Mal sehen. Aber auf jeden Fall waren die sehr unerwartet in der Menge. Kommst du mit 500 Gramm hin für ein Oberteil? Ich hoffe. Ich muss mal gucken. Also der, ich traue mich kaum, das zu sagen. Das salatgrüne Jäckchen hat keine 500 Gramm. Ja, aber das ist auch eine Lace-Jacke. Ja, die hat ein bisschen Lace. Und ich habe ja den Pulli mal, also ich habe ja nicht so viele Oberteile gemacht aus sowas, aber der Wollfabrik-Pulli, den ich gemacht habe, der ja vorne auch ein Lace-Panel hat, der hat auch nur 350 Gramm mit langen Ärmeln. Also ich denke, dass ich mit 500 Gramm auskommen müsste. Okay, na, Wollfabrik-Wolle bin ich auch immer vorsichtig. Ich habe auch schon ja. Das Light-Tube aus 525 Gramm gestrickt. Das stimmt, aber ich denke, mit 500 Gramm komme ich für eine Jacke aus, und zur Not gibt es irgendwie andersfarbige Bündchen oder irgendwas, aber ich glaube, damit käme ich aus. Mal sehen. Soweit bin ich aber gedanklich noch nicht. Und beim Garngang habe ich noch, was habe ich noch gekauft? Oh, ich habe auch sehr krasse Sockenwolle noch gekauft. So in Neonfarben. Ui, und das ist industriell gefärbt, oder? Ja, das ist Industriesockenwolle, genau. 2 Knäuel habe ich gekauft. Eine sehr krass in Neon, wirklich reine Neonfarben-Kombi. Und noch mal so ein bisschen, das ist das Herbstmelodie von Opal. Ah, die habe ich im Urlaub gekauft. Weißt du schon, was du daraus machst? Socken wahrscheinlich. Okay. Knallig machen, war so der Gedanke. Haha. Ich weiß es noch nicht. Okay. Aber die hat mich angelacht. Ich dachte, ich muss mal aus meiner farblichen Komfortzone raus und einen Neonknäuel kaufen. Es gibt ja, also aus der farblichen Komfortzone raus heißt ja nicht automatisch Neon. Doch, aber das fand ich sehr cool als Idee. Ja, ja, okay. Ich bin gespannt auf die Socken. Ich auch. Vielleicht wird es auch tatsächlich in Kombination mit irgendwas schwarz-anthrazitfarbenem. Ich hätte da noch so anthrazitfarbene Wollfabrikwolle in rauen Mengen. Ich hatte damals, glaube ich, ein Kilo gekauft, und dann wurde der Pulli 150 Gramm fertig. Insofern, da ist noch ein bisschen was, auch wenn das schon in diverse Tücher gewandert ist. Aber da hätte ich noch mehr von. Und ja, dann war ich also donnerstags im Maschenwunder nach der Arbeit und freitags bei den Wilden Engeln. Und samstags habe ich mir dann 4 Wollgeschäfte gegeben, von denen ich 3 noch nicht kannte. Das war so ziemliches Powershoppen. Da war ich bei Strick und Stick in Niendorf. Da war ich vorher noch nie. Ich war bei Purpurwolle, da war ich vorher noch nie. Und in einem Laden, der eigentlich erst dieses Jahr aufgemacht hat, Strick und Glück, die sitzen relativ direkt am Michel. Und zwischendrin noch bei Meiles. Also habe ich vorher auch geguckt, was ist eine gute Route, wann macht welches Wollgeschäft auf und zu und überhaupt. Das ist ja samstags nicht immer so einfach. Und ja, ich habe dann einen guten Weg gefunden, 4 Wollgeschäfte an einem Tag zu machen und die anderen habe ich mir dann einfach gespart. Dein Portemonnaie wird sich wahrscheinlich auch bedanken. Ja, definitiv, weil ich wusste, ich habe ja schon die andere Wolle zu Hause. Das ist ja, okay, das ist ja weniger fürs Portemonnaie, aber das ist einfach nur für die Stashmenge. Aber ja. 12 Wollläden ist halt schon eine Hausnummer. Ja, und ich finde es dann halt auch blöd zu sagen, ich gehe nur hin, um mir den Stempel zu holen. Das fand ich dann halt irgendwie auch etwas unpassend. Und dann habe ich, also zumindest, also stimmt gar nicht, bei den Wilden Engeln habe ich tatsächlich nichts gekauft, weil sie haben mir ja schon 500 Gramm Wolle in die Hand gedrückt. Und dann wollte ich nicht auch noch Wolle drauflegen. Sagen so, ich kaufe jetzt auch noch welche. Irgendwie, und dann habe ich so lange mit Uta gequatscht, dass ich dann eh verpasst habe, Wolle zu kaufen. Insofern, das war irgendwie, da muss ich nochmal hin und vielleicht auch noch Wolle kaufen, wenn ich ein bisschen was weggearbeitet habe. So für mein Karma-Gefühl. Um dann nicht nur ihren Tee und ihre Kekse vernichtet zu haben, sondern auch noch irgendwie und ein Geschenk abzuholen, sondern vielleicht auch noch irgendwas zu kaufen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Genau, also nicht in allen Geschäften war ich, die teilgenommen haben. Dazu hatte ich einfach nicht genug Zeit. Weil ich an den Wochen, also es ging wieder mal von freitags bis samstags über insgesamt eine Woche, also etwas mehr als eine Woche. Aber an dem Wochenende davor hatte ich Besuch von einer Freundin, die nicht strickt. Und dann wollte ich mit der jetzt nicht irgendwie Wollgeschäfte-Hopping machen. Da waren wir eher anderweitig unterwegs. Und dann habe ich beschlossen, also ich muss jetzt nicht unter der Woche nach Feierabend nach Bergedorf fahren. Das dauert mir einfach zu lange. Oder ja, zu den anderen Wollgeschäften, also wo man dann wirklich teilweise ist es echt auch dann ein weiter Weg dahin. Also von, ne, ich wohne zwar halbwegs zentral, aber wenn ich dann irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde nur fahre, um ein Wollgeschäft zu besuchen, wo ich mir einen Stempel hole, da fange ich in meiner Freizeit gefühlt lieber andere Dinge an. Ja, es war irgendwie, wie gesagt, es war relativ viel los bei mir in den letzten Wochen und deswegen habe ich dann sozusagen den Garngang auch auf, wie ich finde, schon eine erstaunlich gute Quote gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 6 Geschäfte noch schaffe, aber auch da wandere ich gerade damit in den Verlosungstopf. Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr gewinne und ob ich was gewinne. Und wann du es abholst. Und wann ich es dann abhole. Ich werde berichten, falls sich da noch was ergibt. Genau. So, das erstmal mein Wollbeicht-Thema. Also ich habe massiv, aber ich muss sagen, die neue Wolle hat tatsächlich mein Mojo etwas befüttert, weil ich ja schließlich 2 neue Sachen, nämlich die Kaschmir, die kommt vom Garngang und dieser Zauberball von Danielas Wolltopf, der ist ja auch schon in ein Projekt gewandert und insofern, und ich hätte auch Lust, noch mehr Sachen anzustricken, aber ich weiß, es ist nicht realistisch, dass ich an mehr Sachen arbeite. Insofern habe ich das ja einfach da ein bisschen ausgebremst, aber das Wollekaufen hat zumindest mein Strickmojo zurückgebracht und dann hat es ja vielleicht funktioniert. Dann hast du vielleicht einfach nur nicht mehr den passenden Stash zu Hause. Vielleicht müsste ich den mal durchsortieren oder nicht den Stash, den ich für das brauche, was mir so vorschwebt. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht, weil also ne, viele Tücher sind total toll und dann braucht man dafür aber, ich weiß nicht, 6 Knäuel, irgendwas farblich zusammenpassende Wolle. Sowas gibt es in meinem Stash nicht, weil ich das nie einkaufe, weil ich nie Pullovermengen kaufe auf Vorrat. Mhm. So, außer ich kriege sie geschenkt. Insofern habe ich tendenziell ganz viel Einzelknäule, aber die passen oder mal 2 Knäule, die zusammenpassen. Seltenst 3, die kaufe ich dann eher schon projektbezogen. Also das ist wirklich was, wo ich mich echt schwer mit tue, dann solche Riesenprojekte anzugehen, so Steven West-Tücher oder so. Die sind ja zum Teil echt spannend und ich hätte da Bock drauf, aber ich habe dann keinen Bock, irgendwie 600 Gramm Wolle zu kaufen, die auch noch irgendwie zusammenpassen müssen. Also dann zumindest nicht auf Vorrat, die hier rumliegen zu haben. Mir fällt da gerade was ein. Dir fällt da gerade was ein. Ja, hat. Mist, jetzt bist du auch noch umgekippt. Ja, jetzt bin ich umgefallen. Na, immerhin bin es heute nicht ich, die in die Schublade fällt. Ja, heute kannst du nicht in die Schublade fallen. Da ist keine Schublade, wo mein Telefon steht. was ich aufschreibe, hat gerade überhaupt nichts mit dir zu tun, aber mit der Tatsache, dass ich ja vielleicht auch mal kurz reinspringen könnte und erzählen, was bei mir so in den Stash neu hinzugekommen ist. Ja, ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn bei dir so aus? Also mein Plan, den Stash zu reduzieren, wird dieses Jahr fehlschlagen. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann nicht so viel stricken, wie ich eingekauft habe. Also auf der Strickseite sieht es bei mir echt gut aus, weil ich doch, wenn auch nicht viel, aber so hin und wieder und kontinuierlich ein bisschen was vom Stash verstricke. Und ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, das Einzige, was ich dieses Jahr tatsächlich gekauft habe bisher, ist eben dieses Knäuel, von dem ich eben gesprochen habe. Weißt du, das aus dem D-Stash. Mhm. Und das ist... Ach nee, das ist ja jetzt hier was anderes, was ich stricke. Aber das ist bis auf ein kleiner Rest, bis auf die 10% oder was da übrig geblieben sind nach der Mütze, bis auf das ist das eigentlich auch schon verstrickt. Also das ist sozusagen mehr oder weniger ein Nullsummenspiel gewesen. Hm. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, das, was ich im D-Stash gekauft habe, ist das Einzige, was ich dieses Jahr an industrieller, wenn auch nicht industriell gefärbter, aber zumindest industrieller Wolle an Zuwachs habe. Hm. Allerdings, ich war ja auf dem Treffen der Handspinngilde. Und da gibt es ja, also da ist ja so meistens eher so Faser das Motto der Stunde und nicht fertige Wolle. Mhm. Und es gibt vor allen Dingen eine riesige Tombola. Also dieses Jahr war es der Wahnsinn. Ich habe das ja in der WhatsApp-Gruppe vorher schon ein bisschen mitverfolgen können, was da so alles eintrudelte, und ich dachte auch nur, das sind alles Tombola-Preise, okay. Und da war tatsächlich auch Wolle dabei, also sogar die Wollmeise hat gespendet, wo ich auch so dachte, okay. Es waren das heißt, ihr hattet hinterher für jeden einen Tombola-Preis oder für jede? So gut wie? Wir hatten für jeden genau 2 Tombola-Preise. Wow. Das ist mal eine großzügige Tombola. Ja, also ich muss dazu sagen, die Tombola war Sonntagabend, da war ein Teil der Gruppe auch schon abgereist, aber ich würde mal überschlagen, wir hatten noch so 80, 90 Leute im Raum. Mhm. Und es ist tatsächlich passgenau aufgegangen, es hat jeder genau 2 Preise bekommen. Krass. Ja. Schade für die früher abreisen mussten. Ja, es gab auch einige, die das wirklich genervt hat und die schon gesagt haben, sag mal, kannst du nicht einfach, weil wir hatten keine Lose verkauft in dem Sinne, sondern wir haben einfach gesagt, okay, jeder legt sein Namensschild in den Topf und dann wird einfach das Namensschild gezogen und gut. Mhm. Und daher wissen wir halt auch, dass es genau 2-mal waren, weil beim ersten Mal hast du dein Namensschild sozusagen noch nicht wiederbekommen, sondern das wurde zur Seite gelegt und dann haben wir einen neuen Durchgang gemacht und wir sind tatsächlich beim letzten Preis mit dem letzten Namensschild rausgegangen. Krass. Und da waren halt auch welche dann dabei, die gesagt haben, hey, sag mal, kannst du nicht mein Namensschild damit reinwerfen? Aber da muss man dann schon einigermaßen strikt sein, weil wenn dann einer das macht und aber nicht allen die Möglichkeit einräumst, das geht halt nicht. Ja, vor allem, dann muss sich ja hinterher jemand drum kümmern, das zu verschicken und oder ne, zu wissen, ist es jemand da, der es mitnehmen kann. Ja. So, dann wäre es, glaube ich, okay zu sagen, es wird kein Versenden geben, aber falls ihr in der Nähe wohnt oder jemand bereit ist, euch das mitzunehmen, dann dürft ihr euer Schild hier lassen. Ja, aber wir hatten dann gesagt, wer anwesend ist, der nimmt teil und so ist es dann. Ja, wer nicht da ist, kriegt nichts. Das ist ja häufig so. Genau. Und das war aber die Tombola, also ich wusste ja, was an Preisen drin ist in der Tombola. Und trotz allem habe ich einen kleinen Einkauf getätigt. Mhm. Weil das also musstest du machen, bevor die Tombola kam. Das ist ja klar, weil der Marktplatz, der war ja nur Samstag und Sonntag und die Tombola war Sonntagabend. Mhm. Schlechtes Timing, ehrlich gesagt. Wobei für die eigenen Vorräte nicht so. Ja, und es gab ja nicht nur die Tombola, sondern dadurch, dass ich in der Redaktion arbeite, das ganze Redaktionsteam hat halt auch noch ein kleines Geschenk bekommen. Also ich sage ein kleines Geschenk. Das kleine Geschenk waren, also wir hatten von Schoppel Wolle zum Beispiel, ich glaube ungefähr 30 Kilo Kammzug bekommen. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, dass Schoppel zum Beispiel Kammzug macht, aber das nannte sich Schaf aus der Nachbarschaft. Das ist was die wohl so gar nicht im Verkauf haben. Das ist sozusagen regionale Wolle. Mhm. Einfach eine Mischung aus irgendwelchen Nachbarschaftsschafen, aber relativ weich in dunkelbraun Und da hatte in erster Linie Silvia, glaube ich, aus dem Büro schon vorher Pakete abgepackt, weil 30 Kilo ist einfach eine Unmenge. Ja, das muss man ja erstmal verarbeiten. Ja, und auch verpacken irgendwie. 30 Kilo können auch echt schwer werden. Ja, das ist vor allem viel Volumen. Also ich stelle mir das gerade mal vor. Ja. Und sie hatte das dann Ich sehe verpackt. ja, was meine 500 Gramm gesponnene und verarbeitete Merino hier sind. Ja. Und sie hat das dann in 600-Gramm-Pakete aufgeteilt, auch vor dem Hintergrund, dass man mit 600 Gramm für ein Spinnprojekt eigentlich auch auf eine Pullovermenge kommt. Also damit man dann auch wirklich was machen kann damit. Und für uns Mädels vom Redaktionsteam hatten sie halt dann für jeden schon so ein Päckchen, also so ein Päckchen, 600 Gramm halt vom Schaf aus der Braucht es noch Nachbarschaft. Zusatzgepäckstücke für den Rückflug? Also es gibt einen Teil der Wolle, der ist noch gar nicht hier. Ach so, Der ist da, wo das Spinnrad vorher war. Nee, weil mein Spinnrad in Deutschland ist auch gar nicht zum Spinntreffen gekommen. Jemand anders hat mir eins mitgebracht. Aber Okay. das ist noch eine andere Geschichte. Nee, die Silvia war so nett und hat das dann mitgenommen und schickt mir dann ein Paket. Wird ein Es war größeres? halt, nee, so viel größer dann auch nicht. Aber es war halt nicht drin. Also schon allein diese 600 Gramm. Aber das wusste ich ja dann auch noch nicht, als ich einkaufen war. Und ich habe mir die Stände so angeguckt und da war jetzt nichts, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat, auch weil es ist ja wie mit der Wolle. Irgendwann hat man halt alles gesehen und alles schon mal gehabt und bunte Kammzüge habe ich ja auch genügend zu Hause und das ist das gleiche wie mit dem Knäuel bunter handgefärbter Wolle. Was macht man halt mit 100 Gramm? Siehe auch das, was ich jetzt gesponnen habe. Gleiche Geschichte. Und was mich aber sehr angesprochen hat, war die Rowohl-Kampagne. Das ist eine von den Mitgliedern der Handspinngilde, die, ich weiß gar nicht wo genau, aber wahrscheinlich in ihrer Region auch Wolle, also Rohwolle, ganze Fließe aufkauft und die dann, Rohwolle ist halt unglaublich schwierig online zu kaufen. Oder auf die Entfernung, weil du weißt einfach nicht, in welchem Zustand das Vlies ist. Und sie beschreibt das eben sehr ausführlich und macht Fotos und so weiter und war jetzt zu diesem Event eben auch mit einer ganzen Menge Vliese angekommen. Als ich da Samstag rübergeschlendert bin über ihren Stand, hatte sie, glaube ich, locker noch so 50 Vliese da liegen. Das ist ja auch eine Portion. Ja. Und ich habe dann so alles angeguckt und natürlich hat mich mal wieder ein rauwolliges Pommersches angesprochen, aber dann habe ich mir auch gesagt, na, da hast du ja schon was zu Hause von, brauchst du jetzt wirklich nicht. Und dann war da ein dunkelbraunes, also so fast schwarzes Merino-Mix. Auch sehr fettig, wie Merino halt so ist, aber die Farbe fand ich halt total spannend und es war auch relativ wenig Einschrei. Also das Vlies an sich war in einem sehr guten Zustand, wie ich fand. Und ich habe dann aber gesagt, das waren 1,8 Kilo. Also beim Waschen geht ja immer schon ein bisschen was verloren und so weiter. Und Rohwolle, da sammelst du dann auch immer noch ein bisschen was raus. Also das werden dann keine 1,8 Kilo Wolle hinterher, das ist schon klar. Aber 1,8 Kilo, habe ich mir gesagt, ist schon eine Hausnummer. Und dann habe ich also so gegrübelt und hin und her und das so ein bisschen im Kopf behalten, im Hinterkopf. Und dann spreche ich da mit der einen aus dem Vorstand drüber am Abend und sag, ach Mensch, das wäre halt so schon so schön. Und da hat die eine super Idee, da sagt sie, ja Mensch, dann teilen wir uns das doch einfach. Und dafür sind wir dann am nächsten Morgen gleich hin und haben dann uns jeder ein halbes Vlies gekauft. Ich habe jetzt also 900 Gramm Rohwolle. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Rohwolle, nicht? Aber die habe ich dann auch schon im Handgepäck gehabt. Mehr oder weniger amateurhaft vakuumverpackt in einer Plastiktüte. Das waren also 900 Gramm, dann die 600 Gramm vom Nachbarschaftsschaf. Dann habe ich in der Tombola habe ich einen Nicht-Wollpreis gewonnen. Das war eine schöne Tasche, so ein Projektbeutel letztendlich, der aber Rucksackformat hat. Und 100 Gramm Rambouillet. Das sagt dir vielleicht was. Ja, das sagt mir was. Das hatten wir ja auf dem Rheinberg Sheep and Wool Festival. Da hattest du doch mehrere Stränge gekauft, oder? War das nicht das? Ich wollte und dann, als ich sie kaufen wollte, waren sie weg, glaube ich. Ah. Da habe ich ganz lange vorgestanden und als ich mich endlich entschieden hatte, waren sie weg. Aber deswegen habe ich mich eigentlich so über das Rambouillet gefreut, weil ich meine, dass das ja relativ weich und Ja. fluffig ist, also sehr viel Bounce hat sozusagen. War das nicht das? Ja, ich glaube. Was ich hinterher gekauft habe, war das, oh, dieses dunkelbraune, wie hieß denn das? Cormo. Cormo, genau. Das fand ich auch fantastisch. Ja. Ja, jedenfalls war einer meiner Preise dann eben 100 Gramm, die ist auch ungefärbte, einfach Kammzug vom Rambouillet. Da freue ich mich also auch schon richtig drauf, weil das wohl so weich ist wie Merino, aber ich glaube, es hat ein bisschen mehr Struktur als Merino. Ich werde das sehen. Und dann, weil das war ja dann noch nicht anders. Okay, dann sind meine Vorräte gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, ich sehe das ja hier in meiner Übersicht. Ich habe an Fasern 1,8 Kilo Zugang. Okay. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich gerade ganz entspannt, wenn du so weitermachst. Aber das fließt, weißt du, das fließt. Dafür, dass wir eigentlich sonst immer sagen, ach nee, wir haben gar nicht so viel Wolle gekauft und eigentlich ist das nie ein großes Thema bei uns und heute haben wir beide voll die Schlacht. Ja, aber ich habe auch gar nicht so viel gekauft, weißt du. Guck mal, das fließt, das wird ja weniger, das wird deutlich weniger. Also ich gehe davon aus, dass ich bei 900 Gramm Wolle vielleicht mit 500, 600 Gramm Garn rausgehe. Mhm. Das ist also wirklich eine Pullimenge und viel weniger würde ich, um ein bisschen Luft zu haben, auch gar nicht an Vlies kaufen für sowas. Also da das ist halt so. Das Nachbarschaftsschaf, das habe ich ja gar nicht gekauft. Das Rambouillet auch nicht. Und das Einzige, und das ist das, was ich mir gerade notiert habe, weil das habe ich der Conny auch aus dem Verein abgekauft. Also ich habe es erstmal mitgenommen, ich habe es nämlich noch nicht bezahlt, das habe ich mir gerade notiert. die hatte so ein tolles Projekt, jetzt überlege ich, was das eigentlich für Wolle war ursprünglich, aber ich meine nicht, dass es Merino war. Es war halt irgendeine Wolle mit so kleinen Seidennaps drin. Und die Wolle an sich war in Blau und Grün gefärbt, also relativ hell auch. Und die Seidennaps sind halt weiß drin geblieben. Also das gibt dann so einen schönen Tweed-Effekt. Das stelle ich mir cool vor. Und sie hatte, da sie das auch nur zusammengekauft hat aus so die Stashes und die letzte Portion, die sie bekommen hat, waren halt deutlich mehr, als sie brauchte. Sie hatte insgesamt 800 Gramm davon und meinte aber, sie bräuchte eigentlich nur 600 und ich habe da immer so draufgeschielt und irgendwann habe ich gesagt, oh, Conny, sag mal, brauchst du das wirklich alles? Das heißt, da habe ich dann auch noch so 200 Gramm. Und so kommt man halt doch ganz schnell zu 1,8 Kilo Vollfaser. Mhm. Ja, mein Freund hat das auch noch gar nicht so mitbekommen. Das Rohwollvlies habe ich mehr oder weniger direkt in den Schrank getan. Da werde ich jetzt immer mal portionsweise von waschen. Mhm. Das Nachbarschaftsschaf ist ja noch gar nicht da. Eieiei. Ja. Ja, lustig. Das war's dann aber auch. Also auf der Wollknäuel-Seite bin ich im Minus sozusagen, aber auf der Faserseite nicht so ganz. Ich muss gerade noch einen Entertainment-Tipp aufschreiben. Muss ich mal kurz mit der Tastatur klappern. Nee, das geht ja gar nicht. Ja, meine Tastatur ist leider vor allem extra laut. So, jetzt. Noch was vergessen aufzuschreiben. Ich war zu spät dran mit meinen Notizen. Da fehlt die Hälfte. Es kommt auch, wenn man nicht so regelmäßig, weil auch wir nehmen ja noch nicht auf, da muss ich ja noch nichts aufschreiben. Irgendwann so, das Problem ist, man vergisst dann auch unglaublich Ja, genau viel. Also das. Deswegen ist es jetzt auch eigentlich dafür, dass wir seit einem halben Jahr nicht aufgenommen haben, stehen eigentlich hier in meinen Notizen nur Dinge aus den letzten wenigen Wochen eigentlich. Dann fang doch einfach mal damit an. Soll ich einfach mal damit anfangen? Genau, meine beiden Entertainment-Tipps sind tatsächlich relativ aktuell. Es gibt gerade auf Arte eine Dokumentation, die heißt Alices Buch, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. Hat eine Historikerin festgestellt, die wusste das, ihre Großmutter, also eine jüdische Familie aus Wien, und die Großmutter hatte in den 30er Jahren ein Kochbuch herausgegeben, So kocht Wien oder so ähnlich. Und das war ein Riesenerfolg für den Verlag. Und 1938 hat dann der Verlag das Buch mit winzigen Abwandlungen unter einem neuen Autor herausgegeben. Und dann hat die Autorin als Historikerin irgendwie jetzt vor kurzem beschlossen, sie will das nochmal näher erforschen, was da damals eigentlich alles passiert ist. Und darüber gibt es eine Doku. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend und einfach eine sehr berührende Geschichte auch. Und wie sie mit dem Verlag versucht hat, in Kontakt zu treten. Und sie hat dann Leute noch kontaktiert, die ihre Großmutter kannten und mit Verwandten auch gesprochen und so. Also es war, also ich fand es sehr, sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam. Gibt es im Moment in der Arte-Mediathek, kann ich sehr empfehlen. Und dann bin ich zufällig auch gestern über einen Podcast vom NDR gestolpert, der da heißt Philips Playlist. Ist jetzt nicht das, was ich standardmäßig hören würde, weil es vor allem Musik ist mit wenig Text, aber sehr schöne Musik, Klaviermusik viel und der verbindet die Stücke, die er auswählt, mit Klavierimprovisationen, die er selber dann noch dazwischen spielt. Und bist du noch da, Julia? Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich gucke nur gerade in meine Podcast-App. Alles gut. dann ist gut. Ich dachte nur gerade, ich frage sicherheitshalber einmal. Genau, und er verbindet diese Stücke also selber und die Folgen heißen jeweils Musik für Musik zum oder so. Und es gibt tatsächlich eine Musik zum Stricken. Das ist jetzt nicht das, was ich zum Stricken hören würde, weil es ist vorwiegend Musik ohne Text. Und das ist mir persönlich dann zu langweilig, wenn ich stricke. Aber es war sehr schöne Musik. Insofern, also kann ich durchaus empfehlen, da mal reinzuhören, wenn ihr Musik für verschiedene Lebenslagen sucht. Das fand ich gut gemacht. Und selbst wenn es mich beim Stricken jetzt vielleicht nicht so vom Hocker reißt, aber ich fand insgesamt die Kombination gut und fand das ein witziges Konzept. So, das waren, glaube ich, die Entertainment-Tipps von meiner Seite und was ich alles gelesen und gehört habe, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe keine Notizen gemacht. Mir fehlt die Zeit, das sinnvoll aufzubereiten. Wir haben auch so, glaube ich, genug Zeit bis jetzt schon geredet. Da muss ich nicht noch eine halbe Stunde Hörbuchtipps geben. Ich schiebe dann einfach auch einen Medientipp ein, wobei ja, der gerne. Ist eher Mainstream im Gegensatz zu dem, was du so jetzt uns hier mitgebracht hast. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch deutlich der Zeit hinterher. Wir haben vor kurzem Bohemian Rhapsody gesehen, den Film über den Queen, Haupt, den Queen-Sänger Freddie Mercury und haben bei der Gelegenheit festgestellt, dass Queen tatsächlich unglaublich viele, unglaublich tolle Songs gemacht hat. Also jetzt so mal rückblickend, ich meine, das war in den 80ern, würde ich sagen. 70er und 80er, würde ich sagen. 70er, 80er, ja. Was das doch tatsächlich für herausragende Musik eigentlich war. Also, total. Da hatten wir an vielen Stellen Gänsehaut. Damit erinnerst du mich gleich tatsächlich an etwas, was ich eigentlich auch hätte erzählen sollen können müssen. Ich habe im Juni in Essen ein Ballett gesehen, klassisches Ballett oder so eine Mischung, eher klassisch als modern, auf die Musik von Queen. Also der ganze Abend nur Queen-Musik und darauf Ballett mit klassischem Schwerpunkt. So fantastisch. Ich habe das mit einer Freundin angeguckt und ich war da ein paar Tage bei meinen Eltern und war montags mit ihr da drin und habe für samstags nochmal eine Karte gekauft und mit meiner Mutter nochmal hingefahren. Wow. Weil ich das so toll fand. Also es war wirklich, wirklich toll. Also apropos Ballett. Entschuldige. Also ich war schwer begeistert, es ist toll. Es gibt es auch diese Saison nochmal im Altotheater in Essen. Also falls jemand von euch im Ruhrgebiet oder in der Nähe wohnt, große Empfehlung. Und ihr mögt Queen und Ballett, dann guckt es euch an. Es klingt ein bisschen strange als Kombination, aber es ist fantastisch. So, find Werbung Ende. Finde ich überhaupt nicht komisch. Ja, also es ist tatsächlich so. Bei einigen Stücken wirklich, also Spitzentanz zu Queen ist schon du denkst dir erstmal, das meinen die jetzt nicht ernst, aber es klappt super und es ist toll. Also ich finde das eine ganz fantastische Kombination. Ich würde es mir, glaube ich, auch nochmal angucken, wenn es irgendwie in der Nähe wäre. Also ich hätte jetzt schon, also dadurch, dass ich auch gerade einige Queen-Songs gehört habe, hätte ich schon einige im Kopf, zu denen ich mir Ballett durchaus vorstellen kann. Ja, also wenn man sie frisch gehört hat, passt es auch. Aber so im ersten Moment habe ich gedacht so, Queen und Ballett, ich weiß nicht. Und dann sind wir da aber hin und waren völlig begeistert. Also auch eine Freundin, mit der habe ich während der ganzen Jugend haben wir selber zusammen Ballett gemacht. Insofern waren wir da eh so, es ist so unser gemeinsames Ding, irgendwie uns Ballettsachen anzugucken. Und insofern, ja, das total toll. Wir waren beide völlig geflasht. Das glaube ich. Als du gerade Ballett sagtest, fiel mir ein, ich war auch im Ballett. Ja, Das erste Mal seit ohne Jahren. Notizen klappt hier alles. Ja, top. Stichwortgeber. Nein, das erste Mal seit Jahren tatsächlich, natürlich auch Corona-bedingt. Und ich bin eigentlich ein super Ballett-Fan und ich muss sagen, ich liebe auch die Balletts von John Neumeier, der ja in Hamburg nun Ja. der Ballettmeister schlechthin ist und das auch schon seit einer ganzen Zeit. Jahrzehnten. Der hatte irgendein Bühnenjubiläum jetzt. Frag mich nicht welches. Seit ungefähr 49 Jahren, weil der geht nächstes Jahr mit seinem, also bei seinem 50. Jubiläum sozusagen in Rente. Ist es nicht schon 50? Ich glaube, 50 ist nächstes Jahr. Hm. Und er geht dann in Rente. Es kann aber sein, dass die 45 auch gefeiert haben und da ist so, glaube ich, sein Alter auch bei rausgekommen oder irgendwie so. Ja, aber ich meine, dass sie dieses Jahr irgendwas zu seinem Bühnenjubiläum gemacht hätten. Das würden sie ja wahrscheinlich eher zum 50. als zum 49. machen. Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, ist Wie auch immer, egal. er ist auf jeden Fall seit 49 Jahren Leiter des Balletts in Hamburg. Ich weiß nicht, vielleicht war er vorher schon da, keine Ahnung. Also es ist sozusagen abzusehen. Ich meine, der Gute ist jetzt auch schon Über 70. über 80. Ja, das kann auch sein. Das ist sicher, dass der über 80 ist. Und der wird das halt nicht mehr ewig machen. Ja. Und als ich dann irgendwann durch Zufall mal, ich glaube, als wir überlegt hatten, irgendwann mal nach Hamburg wiederzukommen, habe ich auf die Seite von der Staatsoper auch geguckt, weil da spielt er ja in der Regel, einfach um zu sehen, was so anliegt. Und da stand tatsächlich bei Gastauftritten, also neben Wien, New York und ich weiß nicht was, stand da Tarbes. Und jetzt muss man wissen, Tarbes ist so ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto von Toulouse entfernt. Und ich so, New York, Wien, Tarbes, okay. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert. Da gibt es in Tarbes, also auch schon seit, also es ist tatsächlich eine Stadt, die bekannt ist für ihre klassische Musik, Tanz und so weiter und so fort. Also da finden auch immer wieder solche Sachen statt. Und in diesem Fall war das ein Festival mit und für Leute mit Behinderung. Also es ist von jemandem, ich weiß gar nicht, was der Pianist, was der für eine Einschränkung hat. Aber es war eben extra so aufgemacht. Also für Leute mit Behinderung waren die Tickets auch kostenlos zum Beispiel und solche Geschichten. Und ich habe dann sozusagen auf der Seite von John Neumeier gesehen, dass er da spielen wird. Und zwar das Stück Ghostlight, das er extra zu Corona-Zeiten geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört Gehört hattest. ja, gesehen nein. Also letztendlich das Ghostlight ist diese Lampe, die auf der Bühne stehen bleibt, auch wenn nicht getanzt wird, einfach damit sozusagen die bösen Geister vertrieben werden. Und es ist ein Stück, in dem, wie soll ich das erklären? Also es war halt Corona-Zeit und er wollte nicht, dass die Leute sich gegenseitig anstecken. Das heißt, alle die als Paar auch zusammen wohnten und lebten, die haben auch als Paar trainiert und alle anderen einzeln. Und die sind dann sozusagen abwechselnd auf der Bühne. Und es gibt auch Momente, wo alle auf der Bühne sind. Ich weiß nicht, wie sie das ursprünglich geregelt hatten, aber die Idee war, dass sie eben trainieren konnten, auch in Zeiten von Corona. Ja, ich hab da Ausschnitte von gesehen, aber ich habe es nicht ganz gesehen. Also ich habe es also nicht im Theater gesehen. Ja, das war halt großartig. Da sind wir hingefahren. Also ich hatte die Übernachtung schon gebucht. Da war noch nicht mal die zweite Ausgabe dieses Festivals überhaupt irgendwo angekündigt, weil ich halt wusste, dass er dahin fahren. Und es war auch in der Markthalle, so wie die hier in Frankreich üblich sind, weißt du, so diese Stahl-Glas-Konstruktionen, was eigentlich bescheiden war, weil es waren ungefähr 35 Grad in dieser Halle, wenn nicht mehr. Es war unglaublich heiß. Die Bühne war unglaublich groß, also dadurch, dass sie auch die, ich glaube, um die 50 Tänzer waren das, alle auf die Bühne bekommen mussten und so weiter. Und das, was mir wahrscheinlich im Kopf bleiben wird, abgesehen davon, dass das Stück einfach toll war und der John Neumeier auch selber da, ich habe den noch nie gesehen vorher. Wir sind da mit Mathilde hin, mit der Kleinen. Wir hatten leider, also es war ohne feste Plätze und da wir dann mit der Sportkarre kamen, haben die uns sozusagen auf die Behindertenplätze verwiesen, die aber gleich in der ersten Reihe waren. Also ich glaube, ich habe im Ballett noch nie in der ersten Reihe gesessen. Geht schlechter. Das Dumme war, wir waren halt genau hinter dem Pianist und der hatte zwar überhaupt nichts dagegen, dass zum Beispiel Behinderte dann Geräusche von sich geben, aber Mathilde, die einfach begeistert war, weißt du, die fing dann an zu tanzen und uns zu erklären, was sie da sieht auf der Bühne und zu zeigen. Und das hat ihn immens gestört. Er hat sich mit einem Blick umgewendet mehrfach. Okay, wenn Blicke töten können. Ja, aber wirklich. Oh. Ja. Wo ich so dachte, sie weint nicht, sie freut sich einfach nur über das Schauspiel. Und mein Freund ist dann mit ihr nach einer halben Stunde rausgegangen. Also wir hatten den Deal, weil ich halt doch eher der größere Ballettfan bin. Wir waren uns sicher, dass sie das nicht die 1,5 Stunden oder 2 Stunden durchhält. Ja. Also wir hatten den Deal, dass wenn sie anfängt, unruhig zu werden, dass er mit ihr rausgeht. Ja, aber total schade dann. Ja. Fand ich auch. Super. Nee, aber sie war die halbe Stunde, die sie da war, war sie begeistert. Immerhin. Ja. Ja, so viel zum Thema Ballett, so kleiner Abschweifer. Ja, sehr cool. Genau, ich habe ansonsten noch meinem anderen Hobby gefrönt, nämlich der Fotografie. Ich wollte gerade sagen, welches denn? Ja, genau, einem von den vielen. Dem Thema Fotografie habe ich dieses Jahr relativ ausgiebig gefrönt, muss ich sagen. Ich war im Ende Mai, Anfang Juni nochmal auf diesem Fotoworkshop, wo ich zuletzt 2019 auch war. Und dann hat er ja nicht stattgefunden wegen Corona, wo so eine Woche sich 25 Leute treffen in diesem ehemaligen Kloster in Süddeutschland. Und das war total nett. Da war auch die Moni Nahlinse war dabei, weil ihr Partner einer der beiden Veranstalter des Workshops ist. Und das war einfach eine total nette Woche. Wir haben uns alle vorher und nachher und währenddessen wild auf Corona getestet. Es ist nichts passiert. Außer uns waren noch andere Leute da, denen ist auch nichts passiert. Es war wirklich krass. Es war wirklich so das erste Mal, so nach Wochen in der Isolation und im Homeoffice und alles, plötzlich bist du mit 30 Leuten rund um die Uhr zusammen. Das war schon recht krass als Erlebnis, aber es hat total Spaß gemacht. Es war wirklich, wirklich schön. Ich habe das sehr genossen und ja, dann habe ich die. Ein Großteil der Truppe letzte Woche wieder getroffen. Da waren wir in Freiburg, haben ein Treffen gemacht, weil wir versuchen, mit einem Teil der Gruppe sind wir noch so ein Projekt, wo wir wöchentlich Fotos uns gegenseitig zeigen. Und dieser wöchentlichen Truppe haben wir uns dann letzte Woche noch in Freiburg getroffen, sozusagen unser Jahrestreffen gemacht. Und das war auch ganz schön. Da gab es dann tatsächlich im Nachgang einen Corona-Fall, bis jetzt aber nur einen. Also irgendwie haben wir es geschafft, auch da mit 25 Leuten uns zu treffen und die eine Person hat niemanden angesteckt. Also wie auch immer wir das geschafft haben. Aber freuen wir uns jetzt einfach drüber. Aber das war auch wieder total nett, alle Leute zu sehen und ja, kleine Weltreise von Hamburg aus nach Freiburg zu kommen. Aber auch das ging mit auf dem Rückweg. Zug fällt komplett aus und knallvolle Ersatzzüge und ich weiß nicht, was alles. Also es war so ein bisschen anstrengend, der Rückweg. Aber ich bin letztendlich mit nur einer Stunde Verspätung gelandet. Damit war ich dann ganz happy. Das hätte, glaube ich, auch schlechter ausgehen können. Und ich habe die ganze Zeit gesessen. Ja, da hatten andere, glaube ich, krassere Verspätungen. Einer musste noch weiter, ein bisschen von Hamburg aus noch weiter. Der hat zwischendrin auch gestanden und hat auch insgesamt noch länger gebraucht, weil dann nach Hamburg noch irgendwie Schienenersatzverkehr für ihn kam und so. Also der hat, glaube ich, 2,5 Stunden mehr gebraucht, als er eigentlich dachte. Also da war ich deutlich besser dran mit meiner 1 Stunde Verspätung. Ja, also es war auf jeden Fall total schön, mit so vielen Leuten durch die Gegend zu ziehen und Fotos zu machen. Und das war sehr, sehr inspirierend auch wieder. Und genau, vielleicht schaffe ich es dann ja auch heute, mich zu motivieren, mehr Fotos mal drinnen zu machen. Gucken, damit die ganze Wolle auch mal dokumentiert ist. Genau. So, Kurzer soll ich? Zwischenstand. Ich Ich habe sehe, gerade du wirbelst gerade festgestellt, wieder. ja, ich habe ein, wie heißt das, das Gegenstück zum Zonbeindorf, also dieses Ding, wo man letztendlich das aussieht Cast wie on? Kitchener. Genau. Also der ja dann auch ein bisschen kompliziert ist und alles. Und ich habe jetzt das Bündchen eigentlich von der Länge her genau in der richtigen Länge und stelle gerade fest, dass ich eigentlich ein 2x2 und nicht ein 1x1 Bündchen hätte machen sollen. Naja, es ist dramatisch, ich hätte es gelassen. Ja, dadurch, dass oben ja auch noch das Rippenmuster ist. Ja, stimmt, dann sieht es doof aus. Ich habe auch kurz überlegt und dann gesagt, nee, das, nee, nee, nee, nee. Oh, wie schade. Und ich hatte gestern Abend vor dem Fernseher schon einmal angeschlagen und dann nach 2, 3 Runden, also nee, Tubular Cast On heißt das. Ah, genau. Ja. Der ja ein bisschen kompliziert ist. Und da strickt man dann nach der Methode, wie ich das mache, die ersten 2, 3 Reihen hin und her und dann schließt man zur Runde. Und ich habe dann 2, 3 Reihen in der 2, 3 Runden gestrickt und dann festgestellt, nee, hier ist irgendwas nicht, wie es soll. Ich hatte die Maschen, also ich hatte den Anschlag gedreht. Oh nee, wie ärgerlich. Das war jetzt also schon der zweite Anschlag. Ja, mehr Strickspaß fürs Geld. Wir sind wieder beim Thema. Ja. Genau. Dann erzähle ich noch, was ich im September Schönes gemacht habe. Da war ich nämlich im Wanderurlaub. Der war schön, wenn auch das Wetter nicht so schön war. Oh, ich habe aber Fotos gesehen, dann war das Wetter schon schön. Ja, ich habe an den anderen Tagen nicht so viel fotografiert. Okay. Aber es hat deutlich mehr geregnet als, also ich brauche keine 25 Grad und Sonnenschein die ganze Zeit, aber es hilft einfach im Wanderurlaub, wenn es trocken ist, weil einfach viele Wege nicht gut begehbar sind, wenn es nass ist. Mhm. So mit viel Gestein oder Wurzeln oder so, das macht halt einfach keinen Spaß, wenn es nass ist, beziehungsweise ist dann durchaus auch gefährlich. Und so haben wir dann doch nicht das alles gemacht, was wir eigentlich machen wollten, sondern eher so kleinere Sachen, wo es dann auch nicht schlimm ist, wenn man nass wird oder wo man zur Not schnell wieder irgendwo in den Bus oder nach Hause kommt oder sowas. Und wir waren sehr froh, dass wir eine Ferienwohnung hatten und kein Hotelzimmer. Das war schon ganz angenehm, weil wir dann auch wirklich uns da ausbreiten konnten und es war gemütlich und das war alles gut. Und wir mussten nicht nur im Hotelzimmer rumhängen, weil es draußen regnet so ungefähr. Also das war schon ganz gut. Und ich bin nach dem Urlaub noch, weil ich ja schon in Österreich war, sollte man meinen, nach Wien weitergefahren. Das hatte ich schon länger mal vorgehabt und habe das jetzt einfach relativ spontan noch gebucht im Laufe des Sommers als Anhang an den Urlaub. Nicht bedenkend, dass wir im Kleinwalsertal waren, was zwar zu Österreich gehört, was aber von Wien maximal weit weg ist, wenn man sich das so anguckt. Denn das Kleinwalsertal ist ja so eine Enklave. Du kommst per Straße und Zug nur von Deutschland aus hin, beziehungsweise mit Zug gar nicht. Der letzte Zug ist Oberstdorf und das ist in Deutschland und du musst dann Bus fahren. So, und um nach Wien zu kommen, musst du aus dem Kleinwalsertal im Bus raus bis Oberstdorf und von Oberstdorf aus fährst du Zug über München und Salzburg und alles und dann nach Wien. Das heißt, ich habe ungefähr 7,5 Stunden gebraucht vom Kleinwalsertal nach Wien, fand aber dann mein Wien-Wochenende sehr cool. Hab das ohne meinen Mann gemacht, weil der noch andere Pläne hatte. Der musste noch auf eine Konferenz in die Schweiz und insofern, da wollte ich dann aber nicht mit und dann haben wir uns da für ein paar Tage dachten wir getrennt und dann hat sich das alles irgendwie komplizierter gestaltet als sonst, weil es seiner Mutter nicht gut ging und dann haben wir uns irgendwie gefühlt wochenlang gar nicht gesehen, bis auf so kurze Abschnitte zwischendrin und dann hat sich alles irgendwie komplizierter gestaltet. Ja, es war nicht so wie geplant, aber mein Wien-Wochenende war nichtsdestotrotz sehr toll und sehr cool. Ich habe dann noch ein paar Leute getroffen, die ich vom Fotografieren kenne, beziehungsweise auch eine Freundin, die vor ich weiß nicht wie vielen Jahren mit mir in Frankreich studiert hat. Und die meinte auch, wenn du da bist, dann nehme ich mir einen Tag frei und besuche dich in Wien und habe mir mit der einfach auch einen tollen Tag in Wien gemacht, davon abgesehen, dass es auch da geregnet hat und nur 15 Grad war und wir nicht schön im Park sitzen konnten und es irgendwie doof war. Und dann haben wir uns irgendwann einfach in mein Hotelzimmer gesetzt, was ein kleines Mini-Apartment war. Und das war dann sehr viel gemütlicher, als durch den Regen zu stapfen. Aber insgesamt ein sehr cooler Trip nach Wien, auch wenn ich da nicht so viel Sightseeing gemacht habe, weil ich vor allem Leute getroffen habe. Genau, das ist, glaube ich, so in Kurzfassung das, was bei mir im letzten halben Jahr passiert ist. Ich bin sicher, ich habe ganz viel vergessen. Aber das kriege ich gerade nicht besser zu machen. Doch, eins kann ich noch erzählen. Ich habe ja im letzten Podcast, glaube ich, erzählt, dass ich nebenberuflich noch an irgendwas rumbastel. Das ist jetzt soweit spruchreif, dass ich das auch sagen kann. Ich habe im letzten Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich jetzt nebenberuflich noch mit Coaching selbstständig gemacht. Und auch Moderation von Workshops und sowas. Und ja, das ist so vorangegangen, die Webseite steht und so. Und das hat mich natürlich auch noch ein bisschen beschäftigt, da Sachen voranzutreiben und das Ganze beim Finanzamt anzumelden und was man so als Papierkram drumherum noch hat und Steuerberaterin suchen und solche Geschichten. Das hat auch noch einiges an Zeit gekostet dieses Jahr, weswegen. Aber das ist halt alles nicht so Podcast-Content insofern. Erspare ich euch die Details von Spaß mit der deutschen Bürokratie. Was gab es bei dir denn noch Schönes, Julia? Wir waren auch im Urlaub. Einmal ganz kurz entschlossen, wo Montagnachmittag Ferien fangen an. Ach Mensch, mein Schwiegerpapa ist noch in Italien und wir haben auch noch nichts gebucht und noch nichts überlegt. Und wo ist er denn genau? Und dann haben wir im Nachbarort Montagnachmittag noch ein Hotel gefunden, direkt am Strand mit Pool und allem. Und dann habe ich fix noch ein paar Maschinen angemacht, weil die braucht man ja dann auch immer so mit Kleinkind. Und die Safri sind wir dann nach Italien gefahren. Ja. Das war aber hauptsächlich entspannter Urlaub, lecker essen. Italiener können halt auch einfach gut kochen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht einmal Risotto gegessen. Hm. Nee. Aber ansonsten sehr leckere Pasta in jeder Kombination. Sogar Fisch. Es war halt ein Ort am Mittelmeer. Und auch die Kleine hat, die ist gar nicht so ein Fan von Pommes. Also ja, mit Pommes kann man sie auch ruhig stellen im Restaurant, aber sie hat dann lieber auf Papas Teller den Tintenfisch oder irgendwelche Sachen zusammengeklaubt. Ist ein großer Fan von Oliven, haben wir auch festgestellt. Das ist ja so gar nicht meins. Grüne Oliven und Tomaten und sie ist glücklich. Nee. Also beides mal, also Oliven geht gar nicht, Tomaten, ja, wenn es nichts anderes gibt, nehme ich auch Tomaten, aber es ist kein Essen für mich. Ich werde mich an der Front nicht mit deiner Tochter verbünden. Ja, nee, also rohe Tomaten sind halt auch nicht so mein Ding und Oliven sind schon ganz nett, aber so als Hauptmahlzeit, nein, sie bekommt natürlich auch andere Sachen, aber sie braucht auch ihre Dosis Oliven. Das war also relativ entspannt. Ich habe gar nicht so viel gebadet, weil es war, wie warm war es? 30 Grad vielleicht? Da brauche ich halt noch nicht so viel baden. Mir wäre es da schon wieder zu warm, aber... Ich weiß, ich weiß. Deswegen wohne ich ja auch in Nordeuropa. Ich war auch hin und wieder mal im Wasser, aber manchmal auch nicht weiter als bis zum Knie. Ja, aber das war schön. So ein bisschen abschalten gleich zu Beginn des Urlaubs. Und oh, entschuldigt. Das war der Entspannungseffekt aus Italien. Und vor allen Dingen nett bekocht werden, das war schön. Und zum Ende der Ferien waren wir dann noch mit den anderen beiden Mädels zusätzlich, also zu fünf dann insgesamt, Richtung Atlantik unterwegs. Also dir sagt es wahrscheinlich was, Les Landes, also so dieser Bereich zwischen Biarritz und Bordeaux. Ganz klassischer Urlaub, Feriensiedlung, kleines Apartment, Pool, was man halt so braucht, Kinderbespaßung, Kinderclubs. Ja, mein Handy jetzt, braucht Strom. Jetzt bin ich doch umgefallen. Jetzt bist du doch umgefallen, aber nicht in die Schublade, nur auf die Tastatur. Ja. Und vor allen Dingen ganz wichtig für mich, es gab Vollpension, das heißt, ich habe mir die Nachfrage erspart, dreimal am Tag, was gibt es zu essen und wann essen wir? Sehr stolz auf mich, dass ich das gefunden habe. Ja, das ist durchaus hilfreich. Ja, ja, vor allen Dingen mit Kindern, Jugendlichen. Ja. Das war schon praktisch. Das war so der wichtige Urlaub. Und dann war ich ja noch auf dem Spinntreffen der Handspindel, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Ja, stimmt. Da hattest du noch kleinen Privaturlaub. Genau. Und vor allen Dingen das erste Mal ohne die Kleine. Mhm. Ich war 5 Tage weg. Ich habe mir tatsächlich 3 Tage sogar freigenommen, weil der 3. Oktober ja in Frankreich gar kein Feiertag ist. Ich weiß jetzt auch nicht weiter verwundert. Ja. Und bin dann tatsächlich mit dem Flieger bis nach Frankfurt, auch mit relativ wenig Verspätung, nur 2 Stunden. Abgefahren. Ja, am Vorabend kam die Nachricht, dass die Flugüberwachung in Frankreich streikt und ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich wieder, 2,5 Jahren, dass ich wieder in ein Flugzeug steige. Und ausgerechnet an diesem Tag beschließt ihr zu streiken. Ja, aber ich bin ja dann noch angekommen. Ich habe jetzt auch eine Bahncard. Bahncard 25 zur Probe, weil die Bahn hatte in dem Zeitraum Ende September irgendwie so ein Gewinnspiel, wo man Rabatte auf die Bahncard gewinnen konnte. Mhm. Und ich habe dann mit mehreren E-Mail-Adressen, gebe ich ja ganz offen zu, aber alles meine E-Mail-Adressen bei dem Gewinnspiel mitgemacht und habe dann zwischen 25, 50 und 75 alles bekommen und zum Schluss mit der letzten Adresse die 100%. Das heißt, ich habe die Bahncard umsonst bekommen, die Probe-Bahncard. Ja. Das war sehr praktisch und bin dann tatsächlich von Frankfurt aus mit dem Zug Es ist aber trotzdem ätzend, ganz ehrlich, weil vom Flughafen aus, normalerweise mit dem Auto, wie gesagt, brauchst du eine Stunde dahin. Und ich habe mit Zug, und ich hatte schon Glück, weil ich einen ICE bekommen habe. Mit Zug bin ich mit zwei verschiedenen Zügen knapp 2 Stunden gefahren, brauchte dann aber auch Wo noch bist du denn jemanden, der hin mit dem mich Zug? nach Herborn. Ja. Also Sag mir was. entweder wäre es Rennerod gewesen. Das passte dann aber gerade durch meine Verspätung und alles nicht so. Oder eben Herborn, und von Herborn musste mich dann aber auch noch jemand abholen. Das waren dann nochmal 20 Minuten mit dem Auto. Ist halt auch ein ganz schöner Aufwand. Aber ich war sehr, sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja wirklich Glück mit der Kleinen. Die ist ja nicht anstrengend und sie schläft auch die Nächte durch und so weiter und so fort. Aber es ist halt schon was anderes, wenn man dann auch mal einfach ein paar Tage ohne ist. Ich wollte gerade Und sagen, ich. wer hat wem stärker gefehlt? Sie dir, du ihr, du dem Papa? Also ich glaube, wir haben da alle sehr gut mit leben können. Der Papa hat sich Unterstützung von seinem Papa geholt. Der ist dann nämlich gekommen. Also ich glaube, die hatten schon auch ein entspanntes Wochenende. Ich auch. Wir haben uns regelmäßig telefoniert, trotzdem mit Videotelefonie. Das kennt sie ja eh aus der Familie. Es gibt ja doch eine ganze Menge Leute aus der Familie, die sie noch nie gesehen hat. Und sie ist es gewohnt, mit Leuten am Videobildschirm zu sprechen. Also ein bisschen zu Küsschen auf dem Bildschirm und Ja, so eine dann. Geschichte. So. Das geht schon alles. Und ich fand es halt einfach mal wieder schön, auch unter Leuten zu sein, die zum Beispiel mein Hobby teilen. Also ja, es gibt hier auch eine Strickgruppe, aber das ist halt immer schwierig. Die treffen sich viel in der Woche tagsüber oder so nachmittags. Kriege ich halt nicht eingerichtet. Schwierig. Und selbst am Wochenende, das fällt irgendwie immer so blöd, dass ich da was anderes vorhabe. Und das war halt wirklich ein Wochenende, das sich nur und einzig ums Spinnen und Stricken gedreht hat. Also ja, okay, weil manche haben auch gehäkelt oder gewebt oder was auch immer. Ich habe auch keinen Kurs gebucht, nicht einen. Ich habe einfach die Zeit genossen und gesessen und gequatscht und gestrickt und gesponnen. Ich war viel unterwegs für Fotos, für die Zeitung. Das habe ich auch ganz arg unterschätzt, weil es gab am Wochenende immer 7 Kurse, die gleichzeitig liefen. Okay, manche waren dann auch Vor- und Nachmittag, aber so ein Block waren immer 3 Stunden. Und wenn du dann mindestens 5 Kurse besuchen wolltest, also auch nur zum Fotografieren, aber du gehst halt nicht rein, machst deine Fotos und gehst raus, sondern du bleibst ja dann schon ein bisschen, damit sich die Naja, Leute auch an klar. dich gewöhnen und so, ne? Also das war schon viel Zeit, die ich einfach damit verbracht habe. Das glaube ich. Wettermäßig waren wir auch nicht so richtig beschenkt. Also als ich Donnerstag ankam, war es schön. Freitag war strahlender Sonnenschein. Morgens waren die Dächer gefroren, aber das ganze Wochenende über hatten wir richtig viel Regen. Ja, Das das war war schade. tatsächlich hier auch nicht so super. Der Samstag war noch ganz gut von dem 3. Oktoberwochenende. Und der Rest war so, nee, warte, es war gar nicht der Samstag. Der Montag war ganz gut. Da habe ich morgens noch bei relativ frischen Temperaturen mit einer Freundin draußen gefrühstückt an der Elbe. Aber dann kam auch schon ein fetter Regenguss und wir haben es gerade noch so geschafft, nicht nass zu werden. Okay, ja, das ist natürlich schade. Dann hatten wir eine Dame da, die kam aus Wien angereist, und zwar mit einer, also neben ihrem ganzen Spinnzeug natürlich, einer Viola da Gamba. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das ist ein relativ altes Streichinstrument, wenn ich das richtig, also ich weiß natürlich, dass es ein Streichinstrument ist, aber ich meine verstanden zu haben, dass es ein relativ altes ist, das jetzt auch gar nicht mehr so in Gebrauch ist. Größenmäßig würde ich das so, okay, sie war klein, aber so um und bei Cello, vielleicht etwas größer als Cello verorten. Ist Ich wahrscheinlich glaube das, was ja. auf Deutsch Gambe heißt, oder? Auf Deutsch heißt das Viola da Gamba. Jetzt verunsicherst du mich. Was ist denn dann eine Gambe? Weil die Ja, das Gambe weiß ist ich in nicht. Das ist meinem. das einzige Wort, was mir dazu einfällt, was nahe kommen könnte. Aber eine Gambe ist für mich so Mittelalter, diese kleinen Dinger, mit denen die immer rumgereist Ich sind, habe oder? keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, tatsächlich, Gambe, Viola da Gamba. Das beim Spiel auf die Knie gestützt oder zwischen den Knien. Sie hat es zwischen den Knien gehalten. Und es war halt super toll. Sie hat uns dann sozusagen ein Konzert gegeben, einfach so. Also es war natürlich ein bisschen organisiert und so weiter und so fort. Wir wussten schon, dass das passieren würde, aber auch mit einer Hingabe und hat dann immer noch ein bisschen erzählt zwischendurch zu den Stücken dazu. Und das war wirklich von traurig über pathetisch bis hin zu lustig. Das war super schön. Wir haben auch, also es waren Filmemacher da an dem Wochenende für einen kleinen Film und der hat so eine Aufnahme inszeniert. Er wollte einfach nur die Spinnräder hören. Und wir saßen dann in diesem großen Spinnsaal, so 100, 120 Leute. Keiner hat einen Ton gesagt, du hast nur die Spinnräder schnurren hören sozusagen, manche auch quietschen. Und das war richtig beeindruckend, einfach dieses Geräusch, das die Spinnräder machen. Das glaube ich. Und so nach einer Minute oder so fing dann die Johanna, so heißt die Johanna Carter, an mit der Gamba zu spielen und das war einfach, da habe ich richtig Gänsehaut Oh, gehabt. das glaube ich. Das klingt toll. Ah. Oh. Schon allein deswegen war es wert hinzufahren. Nein, es war einfach eine super Auszeit und es war mal wieder Zeit. Ja, cool. Ja. Ich könnte noch so wahnsinnig viel erzählen, aber ich erspare euch das alles. Wir sind schon mal sehr lange. Und ich habe ja zwischendurch auch immer schon ein bisschen was erzählt. Also von daher, ja, ist. Schreit nach Wiederholung, vor allen Dingen, weil es nächstes Jahr ist das Spinntreffen in Plön. Das ist deutlich näher an Hamburg. Ja, und vor allen Dingen von Hamburg nach Plön kann man, glaube ich, auch einfacher fahren. Ich glaube. Ich bin nicht ganz sicher, aber es müsste zumindest eine brauchbare Busfahrt. Da oben ist nicht so viel mit Bahn, aber Bus müsste gehen. Denke ich auch. Das ist doch gar nicht weit von dem Haus, wo wir mal also vom Stricktreff auch waren, oder? Das kann sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, muss ich zugeben. Ich auch nicht. Und ich Das weiß auch klären nicht wir ganz vielleicht genau, wo besser, ohne Plön dass die ist. anderen uns zuhören. Ja, ist auch eigentlich gar Ich nicht glaube, das wird nicht wichtig. mehr so spannend, wenn wir da in die Details Nein. einsteigen. Ja, aber das war's so im Wesentlichen von mir. Ja, spannend. Ja, bei mir gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel. Wo du gerade Viola sagtest, fiel mir ein, dass ich tatsächlich auch ein Erlebnis mit einer Live-Musik von Geige hatte im Urlaub. Schön. Und zwar hatte mir das mein Mann noch zum Geburtstag geschenkt mit den Worten, das machen wir dann, dein Geschenk bekommst du in deinem Urlaub oder bekommst du in unserem Urlaub. Und dann sind wir, hatte er Tickets besorgt für eine Sonnenaufgangsfahrt auf den Berg mit der Gondel. Und es war nicht ganz klar, ob es stattfindet, weil halt das Wetter morgens und abends in der Regel nicht so gut war. Und dann haben die am Abend vorher aber gesagt, es findet statt. Und dann sind wir morgens um 17:45 in die Gondel gestiegen. Oh, das geht ja. Das geht, ja, es war ja auch schon Mitte September oder Anfang September. Und wir hatten 5 Minuten Fußweg von der Ferienwohnung zur Gondeltalstation. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht so witzig gefunden. Ich bin ja eher bei den Spätaufstehern. Und dann sind wir mit der Gondel hochgefahren. Es gab auch noch einen Frühgottesdienst, also einen Sonnenbegrüßungsgottesdienst dann da oben. Wir standen quasi mit dem Pfarrer in der Gondel schon und der ist also mit uns darauf gefahren. Und es gab dann noch ein Frühstücksbuffet oben im Bergrestaurant. Und dann sind wir also mit zu dieser Stelle, wo er diesen Gottesdienst macht und stellten, zu viele Wolken, das mit den Sonnenaufgangsfotos, das wird nicht so spektakulär und ich weiß nicht und überhaupt. Und guckten immer so uns um und also die Himmel war nicht so, dass man sagt, okay, das wird hier mal ein spektakuläres Sonnenaufgangsfoto. Und aus der einen Richtung kamen aber sehr, sehr dunkle Wolken. Und dann standen wir da und dann machte der Pfarrer noch Witze, weil es war noch zu früh für seinen Gottesdienst. Er sollte irgendwie um 6:45 oder was starten und dann hatten wir noch Zeit. Dann fing der an, uns Witze zu erzählen. Ich dachte, das morgens um 6:30 Witze vom Pfarrer vor dem Gottesdienst ist schon irgendwie ungewöhnlich. Und dann haben wir irgendwie so diese ganz alten Choräle gesungen, die so, ne, die güldene Sonne und was nicht alles. Also so wirklich so Sonnenaufgangs-Choralzeug. Richtig schön mit Live-Geigenmusik halt am Berg, weil Orgel Wow. konnte man schlecht mitten auf den Berg tragen. Wunderschön. Und irgendwann guckt der Pfarrer zu der Seite mit den dunklen Wolken und meint, okay, wir kürzen das hier jetzt ab. Vater unser und Segen, du packst schon mal die Geige ein und dann laufen wir. Und genauso haben wir das gemacht. Die Dame hat schnell ihre Geige eingepackt und wir haben uns mit Vater Unser und er mit dem Segen ziemlich beeilt. Ich glaube, so schnell habe ich das noch nie erlebt. Und dann sind wir auch zügig zur Bergstation. Es waren so 50 Meter, aber da fing es tatsächlich auch an zu tropfen. Und das war aber ein krasses Erlebnis, weil wir standen dann, als wir oben waren, direkt unterm Dach und konnten uns das angucken. Aber wir standen quasi auch mitten in der Wolke. Ja, das war also ziemlich krass. Und dann haben wir uns noch das Frühstücksbuffet in Ruhe gegeben, während draußen wirklich ein Wolkenbruch ging ohne Ende. Aber das war wirklich also sehr, sehr schönes Erlebnis, eigentlich da so am Berg zu stehen und Sonnenaufgangslieder zum Sonnenaufgang zu singen. Also das hatte schon was. Das fand ich eigentlich sehr schön. Nur, dass nicht so viel die Sonne sich darum gekümmert hat, was wir da so gemacht haben. Die hat sich nicht rufen lassen. Das war sehr schade. Und ein paar Tage später gab es noch ein Alphorn-Festival. Auch ich mag Alphorn-Musik total gerne. Auch Polema, es hat das ganze Wochenende, wo das war, geschüttet wie blöd. Das heißt, auch da waren wir an der gleichen Bergstation oben und haben dann ein paar Alphörner gehört, die unter so einem Vordach standen. Ich habe so ein Mini-Video dabei gedreht mit dem Handy, aber du hörst die Regentropfen sehr laut reinklatschen. So ein bisschen frustig. Aber ja, es war trotzdem schön, so live neben so einem Alphorn zu stehen. Aber wenn es dann halt, ne, also entweder du wirst nass oder das Alphorn wird nass, so ungefähr. Es war halt so mittelgut vom Wetter. Also da muss ich sagen, haben wir tatsächlich nicht die perfekte Woche erwischt, aber wir haben es dann mit Humor genommen und ich glaube, die Alphorn-Menschen haben sich mehr geärgert als wir, weil die halt zum Teil echt weit angereist waren. Das eine war eine gemischte Gruppe, die Leute aus Belgien dabei hatten. Oh. Die belgischen Alphornbläser, frag mich nicht. Kriegt man überhaupt Belgien Alphorn? Nein, es waren Musiker, die das toll fanden und die dann beschlossen haben, sie müssen in Belgien Alphorn spielen. Okay. Die irgendwie gerne in die Alpen fahren und die sowieso Musik gemacht haben zusammen und dann beschlossen haben, sie gründen ein Alphorn-Orchester in Belgien. Passt ein Alphorn in den Flieger? Du kannst das auseinanderschrauben, das wusste ich auch nicht. Also das ist im Endeffekt, es ist nicht am Stück gedrechselt oder so, sondern du kannst das auseinanderschrauben, so ein bisschen wie man auch so Blockflöten auseinanderschraubt. Und ich glaube, so das längste Stück waren vielleicht so 1,50 oder so. Ob das in den Flieger geht, wahrscheinlich schon auch. Gibt es wahrscheinlich noch extra Reisedinger. Aber das, was die so dabei hatten, war so zwischen, ich sag mal, 1 Meter und 1,30, 1,50. Oh, das geht ja. Das geht. Also es ließ sich dran, also wahrscheinlich als Handgepäck auf jeden Fall, so wie, also jetzt sag mal, nicht größer als ein Cello. Naja, die Johanna ist mit Zug angereist aus Wien. Ja, ja. Aber Berufsmusiker müssen ja auch irgendwie reisen mit ihrem Kram. Insofern so ein Kontrabass stelle ich mir auch eine Herausforderung vor. Ja. Das ist ja echt immer so ein Ding, das zu transportieren. Genau. Aber ich glaube, das ist jetzt auch alles, was noch so mir assoziiert einfällt mit unseren gegenseitigen Stichworten hier. Ich finde, wir machen das nicht schlechter. Dafür, dass wir keine Notizen gemacht haben über unsere letzten 6 Monate, außer was Wolle angeht, finde ich, sind wir gut, was Themen angeht. Ja, also bei mir stand da Spinntreffen und das Knäuel Wolle, das ich gekauft habe. Das sieht jetzt nicht mehr so aus. Ich würde sagen, das reicht für heute, oder Julia? Ich denke auch. Dann, was bleibt uns noch zu sagen? Ihr findet uns bei Ravelry als Julia 401 und 401, oh, Sprachstörung, und als Käthe mit K und ohne H und AE. Gar nicht so einfach. Und mich findet ihr bei Instagram theoretisch, praktisch braucht ihr mich da nicht suchen, weil ich da nichts tue, außer Dinge anzugucken und das ist langweilig. Und ich weiß nicht, ob Julia da im Moment aktiver ist, ich glaube nicht. Wenig. Insofern ist, glaube ich, alles andere gerade nicht so spannend. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf wollgespräche.wordpress.com. Wollgespräche mit AE in der Mitte. Und ja, ich glaube, das war's erstmal, oder? Ich denke auch. Dann würde ich sagen, au revoir. Au revoir und tschüss.